Hallihallo zur 175. Episode der Wechselzonis. An meiner Seite frisch geschoren der Adrian. Ja, das kann man sehr gut sehen im Podcast. Hallo. Und neben Adrian die Tabea. Hallo, nicht frisch geschoren, aber trotzdem gut aussehen. Noch nicht. Im Podcast. Sehr gut aussehen. Ja, und ich bin der Lukas, hab mir auch vor 5, 6 Tagen die Haare schneiden lassen, hat nur keiner bemerkt hier, aber... Ja, weil du deine Kamera nie so ein... Ja, oh, ich sehe, jetzt so. Sehe ich was. Ah, aber ganz, Lukas, ganz hast du dezent. Die Haare geschnitten? Sieht ja, ich hab 6 Millimeter an den Seiten, da sieht man die Kopfhaut durch. Aha. Ja, dann fangen wir doch mal an, wie geht's dir denn, Adrian? Ja, geht's gut. Also momentan ist eine sehr aufregende Zeit jetzt für mich. Ich habe wieder angefangen zu laufen. Musik in den Ohren der Trainerin. Der Coachine. ja, seit das letzte Mal war es, glaube ich, Mitte, Ende Juli, also schon etwas her. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, dass ich wieder laufe? Also der Stein des Anstoßes quasi war das Buch von Shane Benzi, The Lost Art of Running, was wir auch demnächst bestimmt auch im Off-Track besprechen werden. Und ja, das Buch hat mich sehr, sehr angesprochen, sehr begeistert und wollte einfach ein paar Sachen ausprobieren, die im Buch besprochen werden. Deshalb gestalte ich auch das Lauftraining etwas anders wie sonst. Und ja, so ein bisschen Laufstil bezogen, sage ich mal, Technik bezogen. Genau. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, Adrian hat ja jetzt nicht verletzungsbedingt oder so aufgehört mit dem Laufen, sondern nein. Er hatte einfach mehr Spaß am Radfahren. Von daher, Ich habe jetzt einfach mal mir gedacht, also der aufmerksame und regelmäßige Hörer unseres Podcasts weiß das, dass ja, ich mich die letzten Monate ja den Radfahren immer ausgehen. Aber schön, dich wieder mit im Game zu haben und ich bin auch gespannt, was mir das Buch so an neuen Inspirationen mitgeben wird. Ich glaube, das ist schon eine ganz coole Sache. Ja, da bin ich eh gespannt, was ihr beiden im Speziellen dazu sagt. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, was der Ludwig davon hält, aber was ihr so davon haltet, das da bin ich sehr gespannt, ob euch das auch so zusagt wie Ludwig und mir. Ja, Tabea, wie weit bist du denn im Buch? Seite 12 oder so. Hey, immerhin. Also ich muss... Hast ja letzte Woche angefangen. Eben. Also ich hab schon mal reingelesen. Nein, die Jungs wissen ja auch, dass ich eine sehr, sehr langsame Leserin bin und dass, wenn sie mich im Off-Track haben müssen, sie mir oder haben wollen, dass sie mir ein bisschen Zeit geben müssen. Aber ich sehe ja meine Verantwortung und ich hatte in den letzten Tagen ja nicht so arg viel Zeit. Von daher werde ich das jetzt natürlich ein bisschen aufholen. Die nächste Off-Track-Episode ist in 2021 angesetzt. Genau, wir haben die Deadline ein wenig verlängert. Ja, also wenn es nach mir gehen würde, wäre das okay. Aber ja, ansonsten übernehme ich halt die Moderation für das Buch und dann könnt ihr mir erzählen, was ihr gelesen habt. Aber es ist ein bisschen Drucklesen, das finde ich auch nicht verkehrt. Da muss man sich auch hin und wieder mal hinsetzen und dann doch mal ein paar Seiten weiterlesen. Ja, ist ja auch okay. Ich habe ja davor auch noch... ein anderes Buch, den dritten Teil vom Café am Rande der Welt, habe ich in einem Tag gelesen. Also oh. da war dann halt aber auch so die Aufmerksamkeit. Aber das waren so irgendwie 50 Seiten, oder? Nein, das sind schon 100, 130 oder so, aber halt jetzt nicht super volle Seiten. Aber damit war die Aufmerksamkeitsspanne für die Woche, was das Lesen betrifft, halt auch erstmal aufgebraucht. Aber bin guter Dinge, dass das jetzt wieder anders geht. Okay, und wie geht's dir so? Mir geht's ganz. Warst du ja gestern fleißig? Ja, ich war gestern fleißig. Ich bin gestern einen Marathon gelaufen. Also ich bin den Marathon im Training gelaufen, habe einen Athleten von mir quasi unterstützt und betreut, hatte aber vorher auch schon großen Bammel, weil mir auf einmal diese Distanz von 42 Kilometern wieder so unendlich weit vorkam, dass ich mir so dachte, ach du Scheiße, ob ich da überhaupt ins Ziel komme. Ich darf schon ein bisschen spoilern, ich bin ins Ziel gekommen. Es hat sich auch alles gar nicht so schlecht angefühlt. Also beziehungsweise ich habe schon während des Laufs eigentlich die ganze Zeit so die Belastung der letzten Wochen gemerkt, das schon, das lässt sich auch nicht wegreden, aber es ist dann auch nicht viel schlimmer geworden. Also ich bin das gut durchgelaufen, habe auch heute eigentlich muskulär kaum Probleme Ja, und von Leos Seite hören wir es nächste Woche im Podcast. Das kann ich hier schon mal anteasern. Er hat das nämlich auch aus einem ganz bestimmten Grund jetzt so gemacht, wie er es gemacht hat. Und von daher lohnt sich nächste Woche auch nochmal ein bisschen die Ohren zu spitzen. Da werde ich nochmal mit ihm drüber quatschen. Ja, sehr schön, sehr schön. Und bei dir so? Lukas, wie geht's dir? Ja, ich mach mal ein bisschen Off-Track hier. Und zwar, ich bin diesem Monat, wir haben jetzt den 11.10., bin ich zweimal auf der Rolle gewesen. Ansonsten schaffe ich es einfach nicht, denn momentan ist der Innenausbau im vollen Gange und ich bin ständig eigentlich nur noch auf der Baustelle. Entweder Sachen erledigen oder irgendwelche Leute wollen sich irgendwas angucken, abnehmen, sonst irgendwas und dann noch Entscheidungen, dann noch Fliesen kaufen und Angebote ranholen. Ich habe einfach auch keinen Bock mehr. Das Problem ist halt jetzt gerade, das wusste ich aber eigentlich schon vornherein, dass ich einfach, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man einfach keine Zeit mehr hat für irgendwas anderes und das wird nämlich dann sein, wenn der Innenausbau anfängt und da hatte ich vollkommen recht, dass es so sein wird, denn jetzt ist man damit selber beschäftigt, auch mal im Haus zu sein. Und das ist jetzt so, dass man nicht mehr lange hat. Also ich hoffe, dass so Anfang nächsten Jahres, dass es dann quasi rübergeht. Und bis dahin müssen wir dann halt fertig sein. Und nächste Woche kommt dann halt auch schon der Estrich. Und der muss dann einen Monat ruhen. Und dann geht es eigentlich recht schnell, denke ich mal. Ja, das sind so meine Themen momentan. Ich habe nicht so viel. Das ist der falsche Podcast. Heimwerker-Podcast. Den Bauhaus-Podcast mache ich dann gleich hier nach fertig. Ja, ansonsten, wenn abends mal so ein bisschen Ruhe einkehren will, habe ich jetzt momentan eine richtig coole Serie. Kann ich eigentlich mal jemanden empfehlen, wenn er mal ein bisschen Fernweh oder so bekommen möchte. Die Serie ist eine Dokumentation von Hugh McGregor, der heißt Long Way Up. Da reisen sie von ganz, ganz unten von Südafrika, also in Argentinien fangen sie an und die fahren dann 30.000 Kilometer mit E-Bikes, also auch hier so ein bisschen, sie wollten unbedingt mit E-Bikes fahren, was in dieser Gegend, sage ich jetzt mal, auch nicht ganz einfach ist, sie aufzuladen. Fahren sie halt mit den Motorrädern 30.000 Kilometer hoch bis nach L.A. und haben sich so eine Deadline gesetzt, bis Weihnachten da zu sein. Also das war jetzt, glaube ich, von 2018 ist die Serie. Die läuft aber bei Apple Plus, also bräuchte man da mal Apple Plus, was ich eigentlich auch empfehlen kann, weil die ein paar coole Serien haben, wenn man da drauf steht. Aber diese Serie und diese Einblicke und wo sie da in Chile unterwegs waren und so, das war einfach mega cool. Also ich fand das richtig, richtig gut. Du meinst, du hast E-Bike gesagt, aber du meinst Elektromotorräder. Genau. So ist es. Ja, kein E-Bike. Ich hätte mich nämlich auch gefragt, warum man das. Genau, also ich meinte E-Bikes. Es ist halt Englisch mit Untertiteln habe ich da an. Und wie gesagt, natürlich sind Motorräder. Sie haben dann auch noch so von einer so eine amerikanische Firma, die kennt man eigentlich gar nicht so, Rivian heißen die, haben die sich so auch Elektroautos bauen lassen, das sind also alles Prototypen. Harley Davidson hat dann so Elektrobikes, also Motorrädern, die hingestellt, die auch eine Distanz von so 160 Kilometer, da müssten die langsamer wieder laden und so und das ist halt stellenweise sehr abenteuerlich, was die da treiben und das ist auch echt, cool. Also ich hätte echt Bock, da mal in die Gegend da zu fahren, muss ich sagen, was die da erleben, schon mehr gut. Bestimmt eine schöne Gegend, ja. Ja, so viel dazu. Auch eine schöne Gegend, finde ich, ist Valencia. Und ich würde da auch irgendwann mal gerne hin. Nichtsdestotrotz. War da das Wochenende? Warst du dieses Wochenende? Letztes Wochenende wohl, ne? Ich weiß gar nicht, ob das Wochenende war. Vor ein paar Tagen war da eine Leichtathletik-Meeting und da ist Sensationelles passiert. Was bei den Frauen passiert ist und den 5000 Metern, wird uns die Tabea berichten. Oh ja, also, und zwar, ich finde es erstmal schön, dass wir mit den Frauen anfangen. aber haben sie ja auch, ich glaube, bei dem Meeting sind auch die Frauen zuerst gelaufen. Genau, deswegen fangen wir damit mal an. Und zwar wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern man muss sagen, das, was 2008 da in Oslo passiert ist, das wurde wirklich von der Letessenbed Gidey in Grund und Boden gerannt. Also anders kann man es gar nicht sagen. Das Schöne an dieser Meisterschaft fand ich, dass man auch immer gesehen hat, also mit Lichtern wurde quasi teilweise gepaced, beziehungsweise mit Lichtern wurde an... Ja, das habe ich auch so gesehen. Also, wie soll ich das denn beschreiben? Also an der Bahn sind so Lichter gefolgt, beziehungsweise vorgefahren, die quasi gezeigt haben, wo der Weltrekord jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt ungefähr wäre. Und die Lindhessenbett ist da wirklich... Also irgendwann vorbeigepilzt und in einer Leichtigkeit, also man kann es gar nicht anders sagen, ich habe es mir heute nochmal angeschaut, in einer Leichtigkeit ins Ziel geflogen und hat dann den aktuellen Weltrekord um 4,5 Minuten nach unten korrigiert. Also wir sind jetzt bei 4,5 Sekunden, es tut mir leid. Also wir sind jetzt bei 14 Minuten und 6 Sekunden und vorher war er nämlich bei 14 Minuten und 11 Sekunden. Also 4 Minuten wären ein bisschen wär schon richtig hart. Krass. Warum lasst ihr mich denn weiterreden? Ihr hättet mich gerne... Ich war erstmal, im Moment war ich erstaunt und sprachlos. Nein. Oh Gott. Ja, ihr merkt es vielleicht, ich bin noch ein bisschen durcheinander von gestern offensichtlich. Aber das hat sie wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht und wie gesagt auch richtig gut eingeteilt, das Rennen von vorne bis hinten raus, sich richtig schön abgesetzt und, was man nicht vergessen darf, 22 Jahre, ich denke, von der werden wir noch einiges sehen und hören in der nächsten Zeit, also das jetzt auf den 5 Kilometern, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch sich mal an den längeren Strecken probieren möchte. Da ist auf jeden Fall, hat sie da sehr, sehr, ja, gute Voraussetzungen. Hat mich beeindruckt. Ja, sehr cool. Ja, du hast ja von dieser Leichtigkeit der Läuferin gesprochen, ne? Das ist ja immer so schön zu sehen. Und das ist ja auch das, was, und da möchte ich nur mal kurz auf das Buch zurückkommen, ne? Das ist ja was in dem Buch wirklich sehr oft beschrieben wird, ne? So diese Leichtigkeit. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen, wie die afrikanischen Läuferinnen laufen, wie sie sich bewegen, ne? Und das jetzt wirklich nach so einem harten Rennen, wie diese 5000 Meter oder jetzt gleich bei den Männern 10.000 Meter, aber so auch diese letzte Runde, ne? Also die sind da wirklich am Limit, aber bewegen sich wirklich mit so einer Grazie und Leichtigkeit. Das ist schon richtig cool, ja, zu sehen. Obwohl, also ich habe ja auch in den London Marathon auch reingeschaltet und auch die britischen Läufer, die da ganz vorne mit dabei waren, haben das, also können das auch wunderschön, ne? Also ja, das ist ja. Da hat stimmt. Der Kipchoge etwas abgehängt ausgesehen. muss man fast sagen. Ja, dazu kommen wir auch gleich. Aber bleiben wir erstmal da in Valencia bei diesem Leichtathletik-Meeting. Da ist nämlich noch ein Weltrekord gefallen und zwar die 10.000 Meter wurden von Kenenisa Bekele verbessert. Ne? Der Weltrekord, wie ich mir gerade erzählen lassen habe von der Tabea, hat schon lange Bestand, nämlich vom August 2005, da hatte Bekele den aufgestellt von 26 Minuten und 17 Sekunden und der wurde jetzt am Mittwoch von Joshua Cheptegei aus Uganda verbessert auf 26 Minuten und 11 Sekunden glatt, was natürlich auch sehr, sehr krass ist und wir nähern uns dieser Sub-26-Marke immer näher. Und wie gesagt, auch hier, ich fand das, was du erwähnt hast mit den Lichtern, ich fand das richtig cool, weil man genau sehen konnte, ne, wo ist der momentane Weltrekord und wo ist der Läufer, ne, und fand ich eine ganz coole Idee. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, inwieweit das für die LäuferInnen das Ganze auch einfacher gemacht hat, weil zuvor hattest du das Problem, wenn du vorne gelaufen bist, hast du dich nicht pacen lassen. Und jetzt hattest du diese Pacing-Lichter ja im Prinzip. Das heißt, wenn du, und das hast du nämlich bei Gidey schon gesehen, dass sie immer mal wieder nach hinten geschaut hat und immer mal geguckt hat, ist der Abstand noch ungefähr gleich. Ich glaube, dass man sich da schon als Athletin sehr gut dran ziehen kann oder wegziehen Definitiv. Kann. Von daher frage ich mich schon, welchen Einfluss die Lichter jetzt auf die neuen Weltrekorde hatte. Weil wenn die einfach gut gepaced nebenher gelaufen sind am Anfang und dann die letzten 2-3 Runden Gas gegeben haben, ist nur so eine Vermutung. Das habe ich mich auch so gefragt. Also ich beim, wo man, das hat man natürlich auch gesehen, dass die auch drauf geachtet haben. Aber man, also ich meine, wenn du sowas angeben willst, einen Weltrekord, dann ist es natürlich auch so, dass du natürlich auch die Zeit weißt, aber du siehst es halt nicht. Du musst dir das quasi ja selber dann errechnen, indem du, wenn du durch den Start beziehungsweise durch das Ziel läufst, siehst du ja die Zeit und dementsprechend musst du das halt verrechnen, ob du gut bist oder deine Pacer müssen ja auch die richtige Pace halten. Aber da du das ja quasi siehst, finde ich das schon eigentlich eine Bevorteilung, weil man einfach leichter darauf reagieren kann, wo ist man vielleicht gleich und man kann noch zusetzen, was ich meine, wenn du quasi schon auf diesem oder kurz davor bist, dann, ich bin aber noch gut, ich kann gleich nochmal zulegen, also man kann sich da viel besseren Plan machen, meiner Meinung nach. Ja, wobei man nicht vergessen darf, dass immer im Stadion, du hast immer den Vorteil, du hast ja oben im Stadion hast du eine Uhr und du hast ja an der 400-Meter-Bahn eine Uhr. Also du bist immer im Bilde, wo du dich befindest. Natürlich sind diese Lichter jetzt eine Steigerung und natürlich wollen die Veranstalter immer höher, schneller, weiter und es wird immer nach kleinen Vorteilen gesucht. Und das ist natürlich ein kleiner Vorteil, wenn du das jetzt so vor sich siehst oder hinter dir oder wie auch immer. Beziehungsweise die Lichter nicht vor dir sich, dann weißt du, dass du auf Weltrekordkurs bist. Ja, also nichtsdestotrotz, ne, ist da immer auch eine Uhr, an der man sich hängeln konnte, ne, auf eine Bahn. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Also ist ja nicht so, dass die früheren Weltrekorde da jetzt irgendwie so großartig benachteiligt sind. Ja, das stimmt. Wie gesagt, du musst halt aber auch dementsprechend dann halt auch wissen, wo du gerade in dem Moment bist halt. Und wenn du es halt direkt quasi vor dir siehst, dass da virtuelle oder der Ghost dann quasi gerade langgelaufen ist, dann kann man das, glaube ich, leichter verarbeiten, wo man gerade steht, ja. Ja, wie gesagt, also es wird immer nach geguckt, ne, wo kann man das verbessern, wie kann man jetzt noch einen Weltrekord aufstellen, wie kann man noch hier und da ein paar Sekündchen rausholen. Ich meine, wir sprechen hier von der Spitze, ne, der Läufer. Da geht es ja wirklich um Sekündchen immer. Ja. Aber nichtsdestotrotz tut das ja den Leistungen keinen Abbruch. Nein, definitiv nicht. Ich möchte es nicht schlecht reden oder so, aber das ist natürlich eine Frage, die man sich stellt. Und ich meine, wenn das, ich finde es auch medial präsentiert als Zuschauerin, ist es schon spannender. Muss ich sagen. Ja, wenn ich dann nicht nur unten so sehe, minus 4 Sekunden oder so, sondern das auch live sehe, weil der Weltrekord entweder vor oder hinter der Person ist, finde ich cool. Ist ja ungefähr auch so, wie man das bei Olympia immer sieht, dass da irgendwie die Striche dann so virtuell eingezeichnet werden im Fernsehen, ob dieser Speer jetzt über oder unter dem Weltrekord liegt. Beim Schwimmen hast du es genau, auch. Genau, ja. Von daher, ich finde es an sich eine nette Idee. So, kann man nicht anders sagen. Ja, nichtsdestotrotz ist ja Bekele sein Marathon, sein 10.000 Meter Rekord los. Und vor dem London Marathon sollte es ja um das Duell Bekele gegen Kipchoge gehen. Der eine musste verletzt, ist er nicht an den Start gegangen. Der andere, kann man sagen, hat enttäuscht. Adrian. Wer traut ob sich? Der enttäuscht hat. Für seine Verhältnisse könnte man einfach sagen, ja, er hat enttäuscht, aber der hat jetzt die letzten Jahre so abgeliefert, das war sein zweiter Marathon überhaupt, den er nicht gewonnen hat. Ne? Und ich meine, der Mann hat ja alles erreicht, ne, in seinem Leben. Der erste Mann auch Sub 2, auch wenn das jetzt nicht offiziell gewertet ist auf Marathon. Von daher, ich meine, wenn ihr nach dem London Marathon auch sein Interview gesehen habt, der hat's auch recht locker genommen, ne? Die Welt dreht sich weiter, es geht weiter und ich komm wieder und so, aber also seine Emotionen konnte er da sehr gut verstecken. Es gibt halt solche und solche Tage, auch für die Besten der Besten. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, er hatte da irgendwie Probleme mit seinem Ohr. Sein Ohr war zu und hat versucht, irgendwie das frei zu bekommen und es hat nicht geklappt. Was auch immer da mit dem Ohr war, es hat ihm anscheinend da sehr gestört. Ja, da ist wohl was mit Gleichgewicht zu tun. Vielleicht hatten das so ein bisschen beim Laufen auch. Aber krass fand ich schon, es war ja, glaube ich, jetzt sein langsamster offizieller Marathon. den er jemals gelaufen ist. In 2 Stunden. Das war für seine Verhältnisse. 2 Stunden 7 oder 2 Stunden 6? Ja, irgendwie, ich glaube, knapp 2,8, ne, sowas. So. Also zwei, ja. Aber ja. Da sind wir auf einem Niveau und da bin ich ganz bei dir, Adrian. Wenn du einen Pups quer sitzen hast, dann machst du nichts. Ist halt so. Und ich glaube, Kitata hat sich auch sehr gefreut über diese. Also das war ja auch ein Finish. Ja, also so ausnahmsweise mal spannendes Finish, gell? Schon. Also da hast du ja wirklich bis auf die letzten 100 Meter noch gedacht, so Gott, wer wird das jetzt? Und dann hat er sich aber wirklich gut abgesetzt noch. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ja, vor allem der Zweitplatzierte, der war ja mindestens ein Kopf, wenn nicht zwei größer wie der, und hat elendlange Beine gehabt, aber konnte da nichts mehr ausrichten. Ne? Das fand ich schon krass, weil ich habe dann wirklich den langen Läufer, habe ich wirklich ganz klar im Vorteil gesehen, aber nee, nichts da. Also hier auch nochmal, die offiziellen Zeiten sind von Kitata 2:05:41 und Vincent Kipchumba mit 2:05:42 und dann noch Sisea Lema mit 2:05:45. Also der kam auch nochmal 3 Sekunden später rein. Ja, ja, das also war alles sehr, sehr eng. Die drei sind ja auch bis zuletzt eigentlich so im Paket gelaufen und dann haben sich ja die zwei ersten ein bisschen abgesetzt und dann gab es so einen schönen Schlusssprint. Ja, aber ein abgeschlagener Kipchoge, aber so ist es halt, so ist die Sportwelt und deswegen macht es das so interessant. Es wäre ja schade, wenn wir immer nur einen Sieger hätten. Ja, ach übrigens, Tabea, ich sehe gerade, du hast recht, 2:06:49 ist die offizielle Zeit. Ich habe irgendwas mit 2:08, aber wahrscheinlich habe ich das mit seiner Platzierung verwechselt. Ach so, ja. Achte ist er geworden. Ja, nee, ja, der war, genau. Also, ich glaube, ich hatte das ja gerade nochmal geguckt. Ja, also knapp unter 2:07, ja. Vielleicht hast du das mit Arne Gabius verwechselt, weil der 2:08 ist der gelaufen. Okay. Aber wir dürfen da auch die Frauen nicht vergessen, weil, also da fand ich, und da hat mich der Ludwig darauf aufmerksam gemacht, da fand ich die Performance der Sarah Hall aus den USA wirklich sehr, sehr krass. Die war, glaube ich, bis Kilometer 20 oder vielleicht noch darüber hinaus, war sie am Platz 10 und hat da eine Läuferin nach der anderen überholt und ist am Ende gesamt Zweiter geworden. Gewonnen hat das Ganze Birgit Koske in 2:18:58 und Sarah Hall kam im 2:22:01. Oh, krass, da hat die aber einen ganz schönen Vorsprung sich rausgearbeitet. Hat sie gehabt, ja gut. Ja, Birgit Koske ist natürlich auch eine Klasse für sich, ne? Aber Sarah Hall, also vom Platz 10 sich davor zu kämpfen, also richtig krass, also richtig, richtig starke Leistung. Ja, ich muss noch mal ganz kurz auf die Männer zurück, denn Arne Gabius ist gar nicht, der ist 2:08 ist er in Frankfurt gelaufen, damals, das ist seine Bestzeit, bevor wir hier böse Briefe vom Ludwig kriegen. Der ist 2:14:25 gelaufen, also. Okay. Ein bisschen langsamer. Aber er ist durchgelaufen, ne, weil der leider hat er oft verletzungsbedingt Marathons auch aufgeben müssen. Aber leider hat er die olympische Norm ja nicht damit nicht und hat er um 3 Minuten verpasst. Also von daher. 3 Minuten? Ja, 2:11:30 wäre die olympische Norm. Das ist viel. 3 Minuten. Ja. Aber die Bedingungen waren ja auch nicht so ganz astrein, sag ich mal. Also war sehr kalt. Ich glaube, regnerisch war es auch ziemlich, war nicht so ganz einfach zu laufen dort. Ja, so ist das manchmal auch jetzt gerade im Corona-Jahr passieren viele komische Sachen. Ja, nichtsdestotrotz, Ludwig wollte auch nochmal seine Meinung dazu kundgeben, da er heute leider nicht dabei sein kann, hören wir ihn jetzt und da wünschen wir euch viel Spaß. Ja, ich bin ja diese Woche nicht dabei, im Rahmenprogramm sozusagen, aber trotz allem kann ich natürlich nicht ohne meinen Kommentar am London-Marathon vorbeiziehen, denn der London-Marathon war ja wirklich ein Rennen, das jetzt durchaus Gesprächsbedarf hat und wo man durchaus bestimmte Dinge feststellen konnte, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind, unabhängig vom Setting, das natürlich schon ziemlich krass war, also Verhältnisse für die Athleten waren sicherlich von Anfang an nicht so wahnsinnig einfach. Wenn man sich mal überlegt, dass man da wirklich eine Woche vorher eingeflogen wird und dann in einer Athletinnen-Bubble verbringen muss und Sensoren bekommt, die einem eine Rückmeldung geben, wenn man nicht genug Abstand hat. Also das sind natürlich schon Verhältnisse, die sicherlich auch im Vorfeld mental nicht ganz einfach waren. Also insofern durchaus außergewöhnlich, aber wenn man sich das Rennen selber ansieht, glaube ich, war das schon auch echt ein ziemlicher Knaller, denn klar, bei den Männern die Hauptüberraschung, denke ich, war sicherlich, dass Eliud Kipchoge eben nicht gewonnen hat, sondern ich glaube sogar nur Sechster geworden ist, mit einer Zeit, die für ihn natürlich alles andere als befriedigend ist. Dazu, glaube ich, kann man einiges sagen. Das Wichtigste allerdings finde ich, und das ist vielleicht auch was die Brillanz und auch dieses Athletenverständnis von Kipchoge sehr, sehr deutlich zeigt und fast noch deutlicher zeigt als diese unglaublichen Leistungen, die er in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass er halt nicht aufgehört hat. Also er hat ja dann darüber berichtet, dass er von Anfang an ein Problem im Ohr hatte, ein Ohrstechen oder Blocked Ear, glaube ich, hat er gehabt. Also irgendwie Schmerzen im Ohr, hatte dann nach einer gewissen Zeit auch gar keine Möglichkeit mehr dann ausreichend zu trinken, hat dann auch von Hüftproblemen gesprochen und so weiter. Und zwar von Anfang an schon. Das Rennen ist ja insgesamt relativ langsam von Anfang an schon gewesen. Und dann trotzdem noch mitzulaufen und bis zum Ende zu laufen, das ist, glaube ich, etwas, was man auch nicht unbedingt auf dem Level als selbstverständlich sieht. Und da würde ich sagen, das ist natürlich schon nochmal das spricht schon sehr, sehr deutlich für den Charakter und für das Verständnis von professionellem Sport und Marathonlaufen. Und das spricht auf jeden Fall für Eliud Kipchoge. Also insofern würde ich sagen, er bleibt ein großer und wird es wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder richtig, richtig was hinlegen. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Also jetzt schon von irgendeinem, fallenden Stern zu sprechen oder vom Ende der Karriere von Kipchoge. Ich glaube, das ist viel, viel zu früh. Da gab es ja auch die ein oder anderen Stimmen, die gesagt haben, war es das jetzt für ihn? Ich glaube das nicht so genau, aber wir werden sehen auf jeden Fall, wie es da weitergeht. Und dann gab es ja auch noch durchaus ein paar andere Überraschungen, ganz unabhängig davon, dass es ein unglaublich spannendes Rennen am Ende war, mit dem Schlusssprint sozusagen bei den Männern, aber auch interessant war sicherlich das Frauenrennen, wo vor allem Sarah Hall für mich die große, nicht unbedingt Überraschung war, aber vielleicht bemerkenswert war und ihre Leistung vor allem eben auch, die ja eben auch bis zum Ende gekämpft hat und auf den Schlusskilometern sozusagen das Rennen für sich entschieden hat und auf Platz 2 gelandet ist. Sicherlich eine Leistung, die echt auch sehr beeindruckend war. Also insofern hat man, glaube ich, auch gesehen, dass das Frauenrennen mindestens genauso spannend war wie das Männerrennen. Und man muss dazu sagen, dass die Frauen ja auch noch deutlich früher gestartet sind und auch noch das schlechtere Wetter, das ohnehin schon sehr schlecht war, abbekommen haben. Also auch da muss man sagen, der London Marathon hat gezeigt, dass es von der Spannung her keinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Das finde ich sehr schön und sehr positiv. Was ich sehr negativ finde, das muss man, glaube ich, auch noch sagen, und das ist auch ein Thema, über das wir immer wieder auch gesprochen haben und wahrscheinlich auch in Zukunft, ich befürchte es auf jeden Fall, noch sprechen werden, ist die Tatsache, dass die Schuhe mal wieder ein Thema sind. Und auch Sarah Hall ist ja, da gibt es ja durchaus Spekulationen darüber, mit einem Schuh gelaufen, der irgendwie Gesprächsstoff war und der auch ein bisschen mysteriös und ominös ist. Also es gibt Gerüchte, ich weiß gar nicht, vielleicht sind die sogar schon bestätigt worden inzwischen, dass das gar kein ASICS-Schuh war. Die ist ja bei ASICS unter Vertrag. Und offensichtlich war es aber so, dass das ein Adidas-Schuh war und eben mit ASICS gebrandet worden ist. Um dann eben das entsprechende Modell laufen zu können, der Vaporfly von Adidas sozusagen. Das sind natürlich wieder Dinge, die ich nicht besonders schön finde, dass man eben jetzt tatsächlich so sehr aufs Equipment achten muss. Es gibt ja die Regel, dass man nicht mit einem Prototypen laufen darf beim Marathon, bei einem offiziellen Wettbewerb, sondern dass der Schuh eben für alle verfügbar sein muss, eine gewisse Zeit vorher. Und ja, ASICS hat eben noch nicht so ein Modell wie der Adidas-Schuh oder der Vaporfly von Nike. Und deswegen hat sich Sarah Hall wohl dafür entschieden, mit einem Adidas-Schuh zu laufen, mit Carbonplatte und entsprechender Sohle und den dann eben einfach mit ASICS zu branden. Also das sind Dinge, die finde ich natürlich nicht schön. Das ist keine schöne Entwicklung und das ist vielleicht etwas, was das Rennen selbst und die Spannung um das Rennen und ja diese ganzen positiven und beeindruckenden Athletenleistungen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, relativiert. Naja, und über das Wetter, glaube ich, sprechen die Jungs und Tabea sicherlich auch noch. Es war ein ziemlich heftiges Wetter, ein sehr, sehr schwieriges Wetter. Es war sehr, sehr kalt. Das ist natürlich auch nicht etwas, was unbedingt leistungsfördernd ist und was vielleicht auch eine Erklärung dafür ist, unabhängig von der schwierigen Vorbereitung mit der Corona-Krise, ist das Wetter sicherlich auch ein Punkt, warum das Rennen ja doch überraschend langsam insgesamt war. Ja, das waren so meine 5 Cent zum London-Marathon. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen, weil der London-Marathon schon auch immer ein richtiger Knaller ist. Und am Ende vielleicht noch ein kleiner Hinweis und Diskussionsimpuls für die anderen Wechselzonis hier jetzt dann gleich. Die Tatsache, dass Bekele, der große zweite Titan des Laufsports neben Kipchoge, man hätte ja dieses Duell erwartet jetzt in London, dass der sozusagen am Tag oder 2 Tage davor abgesagt hat. Das ist natürlich auch ein bisschen heftig gewesen und überraschend gewesen, aber auch er hatte Probleme und dann gab es dieses Treffen der Giganten dann leider auch nicht in London. Das war auch noch so eine kleine Enttäuschung wahrscheinlich, aber das Rennen selbst, glaube ich, wenn man den Verlauf gesehen hat, hat es auf jeden Fall wieder wettgemacht. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch viel Spaß in der Wechselzone. So, das war Ludwigs Sprachnachricht und ja, ihm hat es anscheinend auch sehr gut gefallen. Und wir gehen dann weiter im Thema, denn wenn ich hier schon 2 Coaches am Start habe, haben die 2 doch auch mal was für euch aufgenommen zum Thema. Saisonplanung. Ja, aber ganz spezielle Saisonplanung. Genau. Ja, also viel brauchen wir eigentlich gar nicht vorwegnehmen, weil wir haben ja alles schön einleitend gesagt. Genau, genau. Können wir quasi einfach cool mal reinhören. Dann hören wir uns das mal an und vielleicht kann ich mir da ein Beispiel dran nehmen und meine Saison danach planen. Auf jeden Fall. Damit ich wieder ein bisschen strukturierter wieder trainieren kann. Wär schön. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Einspieler und den. hört gut zu. Gut, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Wechselzone Coaching. Ich bin der Adrian und an meiner Seite die Tabea. Hallo. Hi. Ja, heute wieder, wie wir hoffen, mit einer spannenden Episode Einspieler, mit einem spannenden Thema. Ich sag mal so, wir wollen für nächstes Jahr etwas optimistisch in die neue Saison angehen. Und das sagt Adrian, unser Realist vom Dienst. Genau, Realist, das ist schon mal gut. ja, und zwar, wir haben uns einfach mal gedacht, so das Thema anzugehen, was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Wie gestaltet man eine Saison? Oder welche Unterschiede, sage ich mal so, welche Unterschiede gibt es zwischen Gestaltung der Saison für ein bestimmtes Highlight und eine Rennserie, ne, wie sie oft angeboten werden, also Wettkämpfe von 10 Kilometer bis Halbmarathon, die es dann ne, in Fülle von vielleicht 4, 5, 6, 7, 8 Stück gibt. Da gibt es nämlich sehr viele Unterschiede und einige Fehler, die man vielleicht in der Vorbereitung machen kann und wie gesagt, und auch viele Unterschiede. Aber bevor wir dazu übergehen, erstmal natürlich die Frage an die Tabea, wie die Vorbereitung für Basel verläuft. erstaunlich gut, muss ich sagen. Danke der Nachfrage. Ich hätte nicht so ganz damit gerechnet, dass es so schnell wieder so sehr bergauf geht, weil wir hatten ja gesprochen nach meiner Quarantäne, was ja jetzt so ungefähr, ja, doch schon 6 Wochen her ist, hat mir ja direkt danach das Knie sehr weh getan bei den Läufen und das hat sich aber ja sofort verflüchtigt auch, nach einer Woche schon wieder. Und seitdem starte ich durch, kann man eigentlich nicht anders sagen, habe jetzt schon einige lange Läufe drin. Jetzt am Wochenende steht eine Marathondistanz an, die ich quasi als Vorbereitung auf den Basu nochmal laufe und ja, wir schauen mal, wie hoch man die Wochenkilometer da noch zurren kann. Adrian hat bestimmt irgendwelche Pläne. Genau, also ich bin sehr gespannt und bin auch vor allem sehr guter Dinge, dass das ein richtig schöner und guter Lauf wird. Ja, das denke ich auch und ich meine, dem kann ich eigentlich nur so zustimmen. Also du bist ja mittlerweile eigentlich am ganz guten Trainingsumfang mittlerweile, ne? Denn du auch ganz gut verkraftest, weil die Knieschmerzen, die haben sich nie wieder gemeldet seitdem, ne? Obwohl du jetzt so wilde Geschichten wie 10-mal einen Berg hoch und runter laufen durchgezogen hast mit 1000 Höhenmetern auf 20 Kilometer oder so. 1100, die 100 wollen wir nicht verschweigen. Nee, genau. Aber also ich fand die Geschichte cool und für mich hat sich die Frage gestellt, wie sich das halt gerade auf deine Kniegeschichte auswirkt, aber da war nichts. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl mit dem Knie, als ob sich das so langsam verflüchtigt, weil ich sag mal so, jeder hat ja so seine Kinderkrankheiten, wenn man mit dem Laufen anfängt. Ich möchte es mal so sagen. Mhm. Und bei mir war die Schwachstelle, und ich sage jetzt bewusst war, immer das Knie. Und natürlich sollte man, oder habe ich versucht, ja, das so gut wie es geht eben auszumerzen durch Krafttraining, durch die richtigen Dehneinheiten. Ich mache ja mittlerweile auch mindestens 4-mal die Woche noch eine Dehneinheit von mindestens 20 Minuten. Das gehört mittlerweile einfach dazu. Und dieses Jahr habe ich das Knie trotz der vielen Kilometer, ich glaube einmal bei diesem Brüder-Grimm-Projekt, da hat es sich gemeldet. Das war aber dann auch innerhalb von 2-3 Tagen wieder komplett weg. Und dann eben, wie gesagt, nach der Quarantäne, wo ich mich ja sowieso nicht bewegt habe. Also natürlich hat der Körper dann gesagt, hier Schwachstelle und wir tun jetzt mal weh. Aber ansonsten habe ich so die Hoffnung, dass sich das jetzt so ganz langsam einfach verflüchtigt und der Körper sich einfach auch daran gewöhnt, dass er jetzt läuft. Ne? Also es ist ja jetzt quasi das 4. Laufjahr und so langsam gewöhnen sich quasi Bänder, Knochen und Sehnen daran, dass der Körper laufen möchte. Ich kann es mir nur so erklären. Ja, kann bestimmt so sein, aber ich denke, gerade so dein Kraft- und Yoga-Training hat auf jeden Fall einen großen Anteil daran, dass du dann wieder beschwerdefrei laufen kannst. Weil ich meine, bei mir ist es nämlich die gleiche Geschichte. Also ich hatte auch immer und immer wieder mit dem Knie zu tun. Ne? Sobald ich jetzt irgendwie Umfänge erhöht habe oder zu viel Intensität hatte, hatte ich immer wieder mal Beschwerden. Und das habe ich eigentlich auch mit Krafttraining in den Griff bekommen. Allerdings muss ich das beibehalten, das Krafttraining. Na, also sobald du halt nachlässt, ne, ist es dann eigentlich wieder da. Und jetzt bin ich in so einer Phase, wo ich durch ein Buch, worauf wir dann irgendwann in unsere Off-Track-Episode kommen, auf das Thema lauftechnisch orientiert, ja, Ökonomie, Lauftechnik, Lauffokus, da auf so einen Trichter gekommen bin, dass ich da auf jeden Fall in diese Richtung gehen will, ne, und so quasi das Laufen durch das Buch wieder für mich entdeckt habe. Nach, ich glaube, das letzte Mal laufen war ich Mitte Juli. Ja, so, das kommt hin. Ja, ja, du hattest dann einfach, glaube ich, dadurch, dass die Backyard-Geschichte abgesagt wurde, ein bisschen die Motivation verloren und bist dann erstmal aufs Fahrrad. Genau, da habe ich die Schuhe in die Ecke gepfeffert und dann bin ich nur noch Fahrrad gefahren, was dann natürlich auch super cool war. Ne? Also den Sommer durch, dann mit dem Fahrrad durchzufahren, also das war schon cool und da hatten wir wirklich ein paar coole abenteuerliche Geschichten dabei. Ja. Ja, aber jetzt wieder das Laufen aufzunehmen mit einem ganz anderen Fokus ist schon ganz cool. Also es wird wirklich auch die nächsten Monate so bleiben. Es wird nichts umfangsorientiert oder großartig intensitätsorientiert. Gut, wobei ich muss sagen, ich habe gestern zum Beispiel eine Einheit gemacht, die so ein bisschen frequenzorientiert war und das fühlte sich schon recht anstrengend an. Wobei das Interessante dabei war, meine Herzfrequenz ging nie über 140 hinaus. Aber es fühlte sich wirklich nach viel, viel mehr an, komischerweise, ne? So mit dem neuen Laufstil und so weiter. Also schon sehr, sehr interessantes, was interessantes, was ich da gesehen habe, weil ich habe eigentlich gedacht, irgendwie vom Gefühl her war meine Herzfrequenz locker auf 160, 170, aber im Nachhinein gesehen 140 und da habe ich mir schon gedacht, oh, also das, wie geht das denn eigentlich? Was steckt denn da dahinter? Na, aber ich schätze, ich schiebe das einfach auf das Ungewohnte. Ja, einerseits das, klar, also es ist, glaube ich, eine ungewohnte Belastung, aber mir fällt jetzt eigentlich gerade nur ein, wenn ich es mit dem Radsport vergleiche, ist es ja natürlich auch mit einer höheren Trittfrequenz hast du ja deutlich weniger Kraftaufwand. Mhm. Das heißt, da geht ja deine Herzfrequenz auch runter, auch wenn man es eigentlich erstmal vielleicht anders erwarten würde. Aber trotzdem ist es bei einer höheren Trittfrequenz auf dem Fahrrad erstmal ökonomischer. Ich kann mir vorstellen, dass man das aufs Laufen vielleicht nicht 1:1 übertragen kann, aber dass es auch dort eine Trittfrequenz gibt, die eigentlich für unseren Körper ein bisschen eher gemacht ist. Und dann fühlt es sich vielleicht anstrengender an, weil wir es nicht gewohnt sind, aber trotzdem ist es für unser kardiovaskuläres System deutlich entspannter, auf der Frequenz zu laufen. Ja, also wirklich so ein interessantes Phänomen, in Anführungsstrichen, was ich da wirklich beobachtet habe, weil das hätte ich nie im Leben gedacht, ne, dass die Frequenz dann für meine Verhältnisse, weil ich bin eher ein Hochpulser, doch schon recht niedrig ist. Mhm. Aber auch das Thema Atmung ist auch in diesen beschriebenen Buch auch ein Thema und auch da steht es, dass natürlich mit der Umstellung, ne, des Laufstils und so weiter, da auch so gewisse, sage ich mal, Beschwerden, wenn man das so nennen kann, beim Atmen aufkommen können, wenn das jetzt nicht, ne, so synchron einhergeht. Ja, aber ja, stimmt, man passt ja natürlich das den Lauf oder die Atmung dem Laufstil an. Genau. Und daher kann ich mir vorstellen, dass es ungewohnt ist. Aber wir teasern hier schon ziemlich. Wir werden in Wechselzone Coaching das Buch, wessen Namen wir jetzt noch nicht nennen werden. Und auch Wechselzone Off-Track natürlich. Genau, Wechselzone Off-Track, aber auch hier im Coaching nochmal genauer besprechen, weil das auf jeden Fall für alle Menschen, die laufen, nur eine Bereicherung ist, sich dieser Dinge mal ein bisschen mehr bewusst zu werden. Und ich bin schon total angeteasert davon, dass Adrian mir die ganze Zeit davon erzählt. Hab's heute auch intensiver in mein Lauftraining mit eingebunden, obwohl ich das Buch noch nicht gelesen habe, außer das Vorwort. Okay. Also. Sehr gut. Ja, gehen wir dann zu unserem eigentlichen Thema über. Ja, genau. Wir waren ja quasi schon beim Basu und dabei, dass das eigentlich mein einziger Wettkampf dieses Jahr ist und bleiben wird. Vielleicht kommen wir so ganz gut rein. Mhm. Ist jetzt natürlich so, dass dadurch, dass die Saison so war, wie sie war und viele Wettkämpfe einfach nicht stattgefunden haben, ja, hat sich das natürlich so ergeben, dass es sonst keine Wettkämpfe gab. Aber ich muss schon sagen, ich persönlich bin eher der Typ, lieber weniger Wettkämpfe als mehr. Mhm. Von daher hat mir das jetzt schon in die Karten gespielt, dass es jetzt wenigstens so einen großen Wettkampf gibt, auf den ich mich schon mal vorbereiten konnte. Aber es war jetzt für mich auch nicht so schlimm, dass bisher noch nicht so viel stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Da stimme ich dir vollkommen zu. Also mittlerweile, ich suche mir auch so spezielle Wettkämpfe aus und ich bin jetzt, oder ich war eigentlich nie so der Riesenwettkämpfer. Ne? Also ich habe immer das Training genossen. Ne? Wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen über die Sachen gesprochen, über das Thema Training und wie man das angeht, das Erwartung, die damit verknüpft sind. Ich genieße das Training an sich und die wenigen kleinen Highlights sind dann die das Sahnestückchen obendrauf. Genau, aber es gibt ja auch viele Wettkämpfer oder Wettkämpfer und Läufer und Läuferinnen, die gerne oft Wettkämpfe machen, die eher vielleicht auf den kürzeren Distanzen unterwegs sind, gerne, was weiß ich, im Monat 2, 3 Wettkämpfe einschieben, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Und was damit einhergeht, ist auf jeden Fall eine unterschiedliche Herangehensweise an das Training und an den Saisonaufbau, an die Trainingsplanung, Periodisierung. Und ja, bleiben wir doch mal kurz bei deinem Beispiel mit deinem Jahreshighlight Basu sozusagen. Mhm. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, Oder erzähl mal kurz, was ist so das Spezielle an einem Highlight, wenn man jetzt so ein Highlight setzt? Was würde dir da so einfallen, so trainingstechnisch? Ja, also ich habe auf jeden Fall, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, Zeit. Das heißt, ich überlege mir ja schon Monate vorher, welchen Wettkampf ich mir so raussuchen werde, welcher irgendwie passt, worauf ich auch Lust habe. Und dann habe ich Zeit. Ich habe Zeit, meinen Umfang langsam zu erhöhen, dann Intensität reinzubringen, Regenerationsphasen einzuhalten und konzentriere mich halt wirklich über Monate nur auf dieses eine Event. Hat einen ganz, ganz, ganz großen Nachteil, und das ist in meinem Freundeskreis letztes Jahr passiert, wo sich jemand auf einen, ich glaube, 70 Kilometer Lauf mit super vielen Höhenmetern über ein halbes Jahr vorbereitet hat und 2 Tage vorher die heftigste Erkältung seines Lebens bekommen hat. Und sowas kann passieren, und das ist super, super, super ärgerlich, und das halte ich für den allergrößten Nachteil, wenn man sagt, man sucht sich 1 bis 2 Jahreshighlights raus, weil man muss dann an diesem Tag auch fit sein und die Tagesform muss stimmen, und gerade wenn es Richtung Ultra geht, kann eben auch viel passieren. Ja, man hat dann eben nicht einfach mal die Chance, es 2 Wochen später wieder gut zu machen, sondern es ist dann einfach dieser Tag. Mhm. Und darauf hat man so lange hintrainiert. Und wenn, ja, da muss man sich einfach man muss es vorher mindestens einmal durchgespielt haben, was passiert, wenn ich den Lauf nicht laufen kann. Wie schlimm ist es dann für mich? Und wie gehe ich damit um? Das ist einfach so. Ich persönlich bin bereit, dadurch, dass ich quasi während meines Trainings natürlich sehr, sehr viele Freiheiten habe, weil ich habe ja nicht jedes Wochenende einen Wettkampf, sondern ich habe jedes Wochenende die Möglichkeit, einen langen Lauf zu machen oder eben auch mal nicht, je nachdem. Dafür bin ich bereit, das Risiko einzugehen, dass ich den Wettkampf im Worst Case gar nicht laufen kann. Mhm. So. Sollte sich jeder Athlet und jede Athletin einmal überlegen, was dann passiert. Oder bin ich dann vielleicht eher der Typ, der sagt, hey, ich gehe doch lieber in die Richtung, dass ich mal eine Laufserie mitmache oder so. Weil dann kann ich mich jedes Mal wieder neu darauf fokussieren, neu darauf freuen. Und wenn ich mal einmal nicht dabei sein kann, ist es halt halb so wild. Ja, ja, also klar, das sollte man grundsätzlich für sich rausfinden, ne? Ist man eher so derjenige, der dann Schwerpunkt auf ein Highlight setzt, ne? Und alles andere so quasi als B- oder C-Serien mitnimmt, oder halt eben halt so ein Serienläufer, Läuferin. Aber nochmal kurz auf das Beispiel von dem Läufer, der da jetzt da für den Wettkampf, der den Wettkampf nicht mitnehmen konnte. Ich meine, das Training ist ja dafür getan, ne? Also das war ja keine verschwendete Zeit, ne? Da wären wir jetzt wieder, ja, ne? Der Prozess hat stattgefunden, ne? Das macht sich auf jeden Fall später bezahlt. Und ist man an Tag X krank, kann man nicht starten, dann ergeben sich natürlich auch Möglichkeiten, das später mitzunehmen, den Saisonverlauf halt daraufhin anzupassen. Natürlich ist der Wunschwettkampf dann quasi hin, ne? Man muss sich damit an was anderem begnügen. Aber wie gesagt, also es gibt ja auch die Möglichkeit, ne, jetzt zu sagen, okay, dann starte ich halt eben 2 oder 3 Wochen später bei dem oder dem Wettkampf, bei einer ähnlichen Distanz, mit ähnlichen Höhenmetern, wie auch immer. Das ist natürlich bei den Ultras etwas schwieriger. Ne? Wollte ich gerade sagen, also da muss man gerade, umso später das ins Jahr reingeht, Wird schwierig, ja. Das ist natürlich dann bei, jetzt sage ich mal, bei Marathons oder so, ist es viel einfacher, ne, zu sagen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, für Hamburg-Marathon krank geworden ist, dann hat man auf jeden Fall die Chance, 2, 3 Wochen später irgendwo anders zu starten, ne, bei ähnlichen Marathon. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch da, wie gesagt, also man sollte eher das Glas immer als halb voll, als halb leer betrachten. Man hat das Training durchgezogen, man hat was dafür, ne, investiert. Das war jetzt nichts, was jetzt irgendwie nichts zählt, sondern ganz im Gegenteil. Ne, wie gesagt, der Prozess hat stattgefunden, das Training hat stattgefunden. Und da ist es halt eben vielleicht auch wichtig, ne, jetzt mal wieder darauf hinzuweisen, dass man auch diesen Prozess auch genießt, ne, dass man nicht nur darauf hintrainiert, sag ich mal, das Ziel zu erreichen, ne, sondern das Ziel Der Weg ist das Ziel, so rum. Das ist halt wichtig, weil sonst endet das halt eben in so einer Enttäuschung, ne, wenn es so kommt wie jetzt in dem von dir genannten Beispiel. Ja, das stimmt. Was ich gerne noch einwerfen würde, so wenn wir jetzt so den Vergleich stellen, ne, so beides, ich sag mal, ne, im Frühjahr zum Beispiel ein Marathon als Highlight, beziehungsweise im Frühjahr eine Serie von 10 Kilometer Wettkämpfen in Abstand von, was weiß ich, 1-2 Wochen, ne, über vielleicht 6 bis 8 Wochen, sowas um den Dreh. Für mich ist der größte Unterschied darin, dass du für einen Marathon zum Beispiel oder für ein Highlight, du hast ja diese Peak-Phase. Ne? Du hast ein Zeitraum, wo du wirklich sehr viel Umfang in das Training reinsetzt, auch Intensität, spezifische Intensität, und daraufhin folgt eine Taper-Phase. Und daraus ergibt sich halt eine gute Form. Ne? Und das nennt man dann im Endeffekt Peaking. Ne? Das ist das, was man mit Peaking bezeichnet. Ne? So diese Overload am Training plus Taper-Phase. Ne? Wobei Taper-Phase, das ist mir hier nochmal wichtig zu erwähnen, nicht damit verbunden ist, jetzt irgendwie die Beine hochzulegen. Ne? Mhm. Ganz und gar nicht, aber da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Sondern ne, es ist ja Formzuspitzung. Und was daraus erfolgen sollte, ist wirklich eine, wenn alles glatt läuft, eine Hochform, mit der man an den Start geht. Im Gegenteil dazu hat man bei der Serie fehlt beides. Du hast dieses Overload nicht und du hast keine Taper-Phase. Ne? Man kann ja nicht jede zweite Woche tapern und dann am Wettkampf teilnehmen. Das funktioniert nicht. Ne? Du hast quasi ein konstantes Training, den man so für eine Zeit lang unterbricht, etwas zurückschraubt, eine Art vielleicht Mini-Taper macht, sowas in der Art. Also das ist halt auch individuell, vielleicht auch je nachdem, wo liegen Stärken, die Stärken eines Athleten, auch darauf bezogen. Aber das ist halt eben der Unterschied, ne, den ich da jetzt auf jeden Fall erwähnen wollte. Also es fehlt das Tapern und es fehlt diese Overload-Phase mit dem großen Umfang, ne, mit dem spezifischen Training für jetzt, sage ich mal, Ultra oder Marathon. Das ist bei einer Serie nicht gegeben. Ja, auf jeden Fall. Aber dafür sind es ja eben natürlich auch kürzere Distanzen. Ne? Ja. Das ist natürlich, aber ja, es ist, also ich frage mich halt manchmal, ob es nicht für Leute wie mich, die einfach gerne auf ein Highlight im Jahr hintrainieren, gar nicht so schlecht wäre, auch mal so eine Serie mitzumachen. Weil die haben einen ganz großen Vorteil, und zwar kann man da Wettkämpfe üben. Klar. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin, oder beziehungsweise in meiner Anfangsphase hatte ich große Probleme damit, dass ich vor den wichtigen Wettkämpfen eigentlich erstmal Halsschmerzen bekommen habe. Also waren auch immer Halsschmerzen. Keine Ahnung warum. Ich bin erstmal so richtig kränklich geworden, so die Woche davor, und musste dann so richtig damit hadern, oh Gott, gehe ich an den Start oder gehe ich halt nicht an den Start, weil ich war halt kränklich. Und ich weiß, dass das einen großen Teil mental war, dass das passiert ist, weil ich mich einfach so verrückt gemacht habe wegen dieser Wettkämpfe. Und ich glaube, mir hätte es gar nicht so schlecht getan, hätte ich mal so eine Winterlaufserie oder so eine Frühjahrsserie einfach mal mitgenommen und hätte wirklich mal alle paar Wochen einen Wettkampf gehabt und hätte am Start gestanden und hätte gemerkt, okay, es passiert gar nichts, es ist gar nicht so wild. Von daher sollte man sich schon auch mal überlegen, ob ich das vielleicht einfach mal mache, einfach um zu üben, weil es passiert ja nichts. Ja? Und am Ende 10, 15 Kilometer kann jeder Marathonläufer und jede Marathonläuferin laufen und kann man auch mal ambitionierter laufen, warum denn nicht? Ja? Ja, also klar, also das würde ich eh jeden Laufneuling empfehlen, nicht direkt irgendwie mit ein Highlight im Jahr zu setzen, sonst ne, eben ist halt der Druck sehr groß, auch ne, an diesem Tag starten zu müssen, in Anführungsstrichen. Da ist natürlich so eine Serie für den Anfang super, einfach so diese Wettkampfatmosphäre. reinzuschnuppern, auch so ein bisschen so diese Routine sich zurechtzulegen, ne, die man da immer von den Wettkämpfen praktiziert. Das sind alles Vorteile, auch selbst ja, so eine Wettkampf-Pace, ne, zu entwickeln. Ne, wie verhalte ich mich im Wettkampf? Wie verhalte ich mich, wenn es ja auch hart wird? Ne, bin ich jemand, der jetzt irgendwie schnell aufgibt? Beziehungsweise ne, man sieht ja auch vielleicht auch Lücken, die man dann im Training dementsprechend dann auch noch, an dem man fallen muss. Also klar, also für jemand, der gerade so in das Lauftraining einsteigt, beziehungsweise ins Wettkampfgeschehen, ist das auf jeden Fall vom Vorteil, so eine Serie mitzumachen, definitiv. Was man, ich meine, du bist ja jetzt kein Neuling, ne? Du bist ja jetzt auch schon länger dabei. Was auf jeden Fall, kannst du mir sagen, ob du mir da zustimmst, aber ich finde, wenn du eine Serie machst, wenn du dich dafür entschließt, eine Serie zu machen, dann bist du nie im Peak. Du gehst am Start, aber du bist nicht 100% für diesen Wettkampf jetzt fit. Und ja, im optimalerweise versuchst du vielleicht vom Wettkampf zu Wettkampf so ein bisschen die Form zu erhöhen. Aber im schlimmen Fall kann natürlich auch vorkommen, dass du dann vom Wettkampf zu Wettkampf müder wirst, ne? Weil auch so 10 Kilometer oder Halbmarathon in einer hohen Intensität erschlaucht ja auch, darf man nicht vergessen. Aber das ist auch eine Sache, ne, die man wissen muss. Du stehst da einfach, weil diese Overload, weil diese Peakphase fehlt, bist du nicht hundertprozentig fit an der Startlinie. Ja, du musst dir eben einfach, glaube ich, für eine Wettkampfserie einfach eine Strategie überlegen, weil du kannst auch nicht bei jedem Wettkampf dann Vollgas geben. Also klar, das kannst du machen, aber... Ja. Dann läufst du schon Gefahr, dich zu verletzen, ganz klar. Weil wenn du dann jede Woche oder sagen wir mal alle 2 Wochen einen Wettkampf auf Maximum läufst und dann noch versuchst, in der jeweils anderen Woche ein Intervalltraining reinzukriegen, das wird schon funktionieren für eine gewisse Zeit. Die Frage ist nur, wie lange? Und gerade wenn man eher am Anfang steht, ist da doch die Gefahr groß, dass man sich doch wieder überlastet und sich dann dadurch eher was reinläuft, als es das vielleicht wäre, wenn man sagt, okay, man nimmt sich die Zeit und trainiert eben auf 1 bis 2 Highlights hin. Was es bei uns hier gibt, das wird dir bestimmt auch was sagen, ist ja der Mittelhessen Cup. Mhm. Kennst du den? Ja, natürlich. Das sind ja insgesamt, glaube ich, 14 oder 16 Läufe, die über den ganzen Sommer eigentlich gehen. Und die sind schon fast wöchentlich. Und also ich kenne Menschen, die da mitgemacht haben und ich habe mich wirklich immer gefragt, wie die das machen. Also, weil natürlich, also ich habe bei jedem Wettkampf den Anspruch, dass ich das auch richtig, richtig gut machen möchte. Das haben die meisten eigentlich. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, hey, ich gehe jetzt hier mal mit 80% und ne, ich ziehe mal so ein bisschen die Handbremse an. Nee, also es ist eher so, dass man jeden Wettkampf angeht, als wäre das ein 100-Meter-Sprint. Genau, ja, genau das ist es ja. Und ich würde niemals mich an die Startlinie stellen und mir sagen, so, meine Strategie sieht jetzt aber vor, dass ich heute mal nicht so ganz bis an die Grenze gehe. Natürlich würde ich bei jedem Lauf an die Grenze gehen. Und also ich würde es ehrlich gesagt schon gerne irgendwann mal ausprobieren. Ich hätte aber schon Schiss, dass ich mich damit also völlig ins Ausschieße, weil ich dann quasi einmal die Woche so ein Zehner auf Vollgas laufe. Aber dann lass uns mal kurz darüber reden, wie gestaltet man so eine Woche, wenn jetzt, ne, sag ich mal, du hast jetzt 2 Wettkämpfe oder 3 Wettkämpfe innerhalb von 4 Wochen zum Beispiel, ne, und das sind ja jeweils 10 Kilometerläufer. Du hast jetzt einen Sonntag Wettkampf gehabt. So, wie gestaltet man die Woche bis zum nächsten Wettkampf, der am nächsten Sonntag stattfindet? Also, der Montag ist dann natürlich ein Regenerationstag, wie auch immer es aussehen mag. Jeder hat da so seine Vorlieben, würde ich sagen. Dienstag, da würde ich auch sagen, Dienstag oder Mittwoch, da, je nachdem, wie man es gewöhnt ist, wie fit ist man zu dem Zeitpunkt und wie erfahren ist man, kann man an dem oder an dem Tag nochmal, sage ich mal, ein leichtes Intervalltraining setzen. Nichts zu hartes, nichts zu langes, nichts zu intensives, ne? Eher vielleicht auch so Wettkampftempo-mäßig. Ich würde dann eher zum Mittwoch tendieren als zum Dienstag. Ja. Um einfach auch ja, oder mal ein paar Steigerungen einstreuen oder so, das kann ja auch schon, kommt halt drauf an, was ist der nächste Wettkampf, ne? Ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du jetzt innerhalb von 2 Wochen 2 Zehner hast, ne, und die Woche, ja, wie okay. fühlst du die Woche? Ne, also ja, ich würde da schon eher so Richtung gehen, vielleicht an dem Mittwoch nochmal so, ich weiß nicht, 800er, so im Wettkampftempo sowas um den Dreh machen, aber auch nicht zu viele, einfach so diese Spritzigkeit und dieses Wettkampftempo beizubehalten. Und ab Donnerstag fängt wieder an, wirklich da vielleicht nochmal einen lockeren Lauf und vielleicht am Tag davor nochmal so ein bisschen die Beine zu bewegen. Aber viel mehr ist da in dieser Woche nicht los. Ne? Also es ist schon eher so ein bisschen abwarten auf den nächsten Wettkampf und so ein bisschen, ne, die Beine in Bewegung halten. Hier und da, wie gesagt, so ein klein bisschen wettkampfspezifisches Tempo und vielleicht so ein paar Steigerungsläufe, ne, so über den Wettkampftempo hinaus. Aber viel mehr ist da nicht los, ne, so in so einer Woche. Wobei auch das wirklich, ne, unser Lieblingswort hier im Podcast, sehr individuell ist und vielleicht auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es gibt mit Sicherheit Leute, die auch einfach Wettkämpfe laufen, einfach aus Spaß und der Freude. Gibt's auch, klar. Ne? Auf jeden Fall, ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall sagen, so macht es, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das für ambitioniertere Läufer und Läuferinnen eine gute Sache ist, einfach weil du natürlich, wenn du das mal 8 Wochen, also so, ich sag mal, eine Serie dauert vielleicht 8 bis 12 Wochen, oder? Bin ich, glaube ich, auf einem, ja, vielleicht, aber sagen wir mal so 3 bis 4 Monate. Ich glaube, so lange geht auch die Mittelhessen-Serie. Also die gehört schon zu den längeren. Die gehört schon zu den, also, oder geht sie vielleicht noch darüber hinaus? Ich glaube, das sind 4 Monate, ja. Ja. Ja, naja, aber auf jeden Fall, das ist natürlich, ich würde das schon so als, wie soll ich sagen, als Training im Ganzen, könnte ich mir das vorstellen, ne? Weil natürlich über sehr, sehr lange Zeit sehr viel Schnelligkeit trainierst und das ist natürlich so im Ganzen dann überhaupt nicht zu vernachlässigen hinten raus. Aber man sollte es halt mit Verstand machen, ne? Man wird halt müde, ne? Also es ist ja nicht so, dass man da immer frischer und immer fitter wird, ganz im Gegenteil. Ich glaube, man wird da halt mit der Zeit auch müde und man muss wirklich darauf achten, wie man das Training unter der Woche gestaltet und wie man sonst so wie intensiv gestalte ich mein Leben so ansonsten, weil es ist ein langer Zeitraum und man wird, glaube ich, unweigerlich müde und da muss man wirklich aufpassen im Training, dann sich nicht zu überpacen, nicht zu ambitioniert an die Sache rangehen, ne? Und also ich glaube, alles, was da zählt, ist halt Erfahrung. Das ist immer, ne, so das Stichwort bei mir. Man muss halt Erfahrung machen. Vielleicht muss man ab und zu mal auch so ein bisschen auf die Nase fallen. Ne? Also einfach learning by doing. Ne? Wenn man jetzt irgendwie ohne Trainer trainiert und denkt, man muss dann unter der Woche nochmal, keine Ahnung, 10 mal 1000 ballern. Kann man machen, aber das wird auf Dauer über ein paar Monate nicht funktionieren. Mit den Wettkämpfen dazwischen. Was man sich eben auch überlegen sollte bei einer Serie, also wie sehr liebe ich meinen langen Lauf? Mhm. Das ist eben auch sowas. Also ich glaube, es wäre total vermessen zu sagen, ich schaffe das noch während so einer Laufserie ganz normal meine 25er, 30er, 35er dafür, zu machen. Dafür gibt es keinen Platz. Da ist einfach nichts da. Also das muss man sich einfach im Vorhinein klar machen. Wenn ich sowas machen will, dann sind aber auch die Wettkämpfe dann die wichtigen Läufe und dann gibt es nichts darüber hinaus oder mal ganz selten mal was darüber hinaus. Mhm. Da muss man einfach schauen. Was ich mich jetzt noch so frage abschließend oder was ich mal an dich weitergeben würde, ich habe da im Vorhinein drüber nachgedacht, glaubst du, eine Kombination aus beidem, also ein Jahreshighlight plus eine Laufserie, ist sinnvoll oder würdest du sagen, boah, puh, also das ist dann zu viel des Guten? Muss ich entweder oder kann ich es irgendwie kombinieren? Sinnvoll, ich glaube, man sollte sich schon entscheiden. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also es hängt vielleicht auch von der Länge der Serie ab. Also wenn die Serie jetzt, sage ich mal, nur ein halbes Jahr dauert, ich sag mal so vielleicht von März bis, oder von Februar, März bis Juni, ne, man dann jetzt ein bisschen Zeit hat, sich zu erholen und dann jetzt irgendwie im Juli, August ins Marathontraining für Oktober oder so einsteigt, dann könnte es funktionieren. Ne? Aber Ja, also es hängt vielleicht auch so ein bisschen von der Konstellation ab, ne? Wie lange ist die Serie? Was habe ich eigentlich auch vor und so weiter, ne? Aber ja, also es ist ja auch oft, ne, dass viele Läufer und Läuferinnen einfach zu viel wollen und einfach beides haben wollen und es funktioniert auch oft nicht. Ne? Ja, es endet vielleicht irgendwo ja, durchschnittlichen Zeiten und man erreicht vielleicht nicht so das, was man ja, erreichen möchte oder gelangt da jetzt nicht irgendwie an seine Höchstform irgendwo. Ja, also das sollte man sich schon mal gut im Vorfeld überlegen, wie man die Saison gestaltet. Ja, was natürlich immer eine schöne Sache ist, finde ich, sind diese Winterlaufserien. Ja, die gehen aber immer recht Ah. kurz, ne? Das sind immer so drei Genau, die Läufe, sind vier Läufe höchstens, viel mehr ist. drei bis vier, Ja. genau. Das ist natürlich eine schöne Sache, ne? Also die würde ich vielleicht mal so ein bisschen rausnehmen, weil im Winter, seien wir ehrlich, Ja. kann man sowas mal mitnehmen und die gehen ja auch häufig so eher über 3 bis 4 Monate Genau. und dann ist das eben mal so ein Lauf im Monat. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da würde ich schon sagen, klar, kannst du kombinieren. Da hat man vielleicht wenigstens was, um auch am Laufen ein bisschen dran zu bleiben, weil, wie wir ja wissen, ist ja der Winter auch eher mal dafür da, ein bisschen mehr Krafttraining zu machen, ein bisschen mal rauszunehmen für 1, 2 Monate, um dann wieder ins Frühjahr gut starten zu können. Aber dann würde ich sagen, klar, also eine Winterlaufserie auf jeden Fall ist auch mit 1 bis 2 Jahreshighlights noch gut kombinierbar. Definitiv. Aber diese wirklich langen Sachen, die dich auch so auszehren, auch die brauchen dann wieder eine Regenerationsphase danach. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, okay, dann ist im August ist dann die Laufserie vorbei und dann kann ich ja anfangen, für meinen Marathon im Oktober zu Genau. trainieren. Nein, bitte nicht. Dann das ist ja das bringt nichts Gutes mit sich, sozusagen. Ja. Ja, Ja. genau. Ja, also ich denke, da haben wir eigentlich die wichtigsten Punkte ernannt, was das Thema angeht. Hoffe, das war ein klein wenig spannend und interessant und hat paar Einblicke und vielleicht paar Ideen dem Zuhörer gegeben. Und wir hoffen. Ich denke doch, Ja, ich denke wir hoffen doch. jetzt einfach mal, dass nächstes Jahr wieder ein geregeltes Jahr, was Wettkämpfe angeht, dass wir ein geregeltes Jahr haben. Ja, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Und wenn nicht, ja, man ist ja immer frei, auch für sich selbst Dinge zu tun und zu Genau, organisieren. das haben wir ja dieses Jahr Ja. gelernt. Genau, so ist es. Ja, aber für den hypothetischen Fall, dass. Habt ihr jetzt eine gute Anleitung, Genau. wie man die Saison füllen kann? Genau, könnt ihr gerne auch uns nochmal Feedback geben? Wie handhabt ihr das so? Haben wir euch irgendwas Neues erzählen können oder war es alles schon gewusst und aufgefrischt? Genau. Das würde mich interessieren. Ja, in diesem Gell? Sinne, Trainiert fleißig weiter. genau, trainiert fleißig weiter und wir gehen zurück ins Studio. Ciao, ciao. Ciao. So, das waren Tabea und Adrian mit der Saisonplanung. Sehr vielen Dank dafür, ihr Gerne, zwei. gerne. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und wirst dich dann für eines unserer vorgeschlagenen Planungen entscheiden. Ja, Genau. ich Oder kombiniere kommst dann beide. direkt, gehst dann direkt zu Tabea Ich mache das dann in für dich. Coaching. Genau. Ja. Genau. Da können wir 2021 mal drüber sprechen. Juhu. Genau. Dann haben wir noch das Highlight für euch, denn der Ludwig war lange, lange unterwegs. Eine sehr lange Distanz. 24 Stunden wollte er laufen. Ja, dazu kommen wir gleich, beziehungsweise kommt er gleich selber nochmal, wie es ihm ergangen ist. Adrian, du als sein Coach bist doch sicher super mega stolz, oder? Ja, definitiv. Aber auch hier möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen, weil auch das besprechen wir ganz genau in dem Einspieler zu den 24 Stunden. Aber ja, so viel sei gesagt. Also der Ludwig hat da wirklich abgeliefert, auch wenn er nicht zu Ende gelaufen ist. Aber ich meine, das war schon richtig krass. 115 Kilometer ja, 14 Stunden. Übrigens, 115. Wir sprechen in dem Einspieler immer von 105 und das im Endeffekt. Waren es 115, also irgendwie sind dem Ludwig die 10 Kilometer da abhanden gekommen und Ja, aber der ist 115 gelaufen. Also, Adrian, jetzt hast du schon alles gespoilert hier. Nein, also das müssen wir auf jeden Fall klarstellen. Das war auch wirklich wichtig, dass man das klarstellt, genau. Bin ja, sehr gespannt. Ich glaube, er stellt selber nochmal klar. Danach wollte er nochmal gerne, dass wir das klarstellen. Nichtsdestotrotz finde ich seine Leistung sehr bewundernswert und ich bin sicher, wir sind nicht ganz so zufrieden, aber ich denke, ein bisschen Abstand kann er ja auch da stolz drauf zurückschauen. Und ja, Tabea, möchtest du auch noch was dazu sagen oder sollen wir direkt zum Einspieler? Also ich möchte einfach nur sagen, dass ich es krass finde, dass er durchgelaufen ist. Und ich habe nämlich auch schon mal überlegt, so, man kann ja auch schlafen. Aber ich weiß nicht, ob man das kann. Und ich weiß auch nicht, ob ihr darüber reden werdet. Aber das war so die Frage, die ich mich gestellt habe oder mir gestellt habe. Werde ich ihn vielleicht auch sonst noch mal so persönlich fragen. Brauchst du nicht, denn diese Frage habe ich mit okay, reingenommen sehr gut, sehr und habe sie in deinen Namen, habe ich ihm das gefragt. Und da gibt darauf eine ganz klare okay, Antwort. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das frage ich mich wirklich. Und ich frage mich, wie ich es machen würde, wenn. Und ich glaube, ich hätte gesagt, ich schlafe und dann laufe ich oder probiere noch mal weiterzulaufen. Aber ja. Ich meine, das ist schon ein ganz anderes Biest, ne? So 24 Stunden. Also das, ne, da geht man mit einem ganz anderen Mindset an so ein Rennen. Ne? Man weiß ja, es gibt ja keine Distanz so an Kilometern, sondern es ist eine Zeit, ja, ne, die man da irgendwie überbrücken muss. Und da ergeben sich auch Möglichkeiten. Aber ne, der Ludwig hat da so seine Taktik gehabt, die wir dann im Vorfeld ausgearbeitet haben. Und ja, also das Gute daran ist, wir wissen jetzt fürs nächste Mal oder für seine Ultra, der will jetzt auch Richtung mehr und mehr sich Richtung Ultra konzentrieren, da weiß man fürs nächste Mal einfach besser, was man noch besser machen kann. Und bei Ultras, glaube ich, geht es immer probieren, überstudieren und bei so 24 Dingern sowieso. Aber super interessantes Konzept, muss ich sagen, so diese Stundenläufe, das ja, juckt ist es, schon, ja. Juckt. Vielleicht nicht 24, aber so 12 wäre es mal ja, interessant. Auch 6, also ich. Ja, oder na gut, 6 ist ja ein bisschen längerer Marathon oder so. Ach, Adrian, jetzt redest doch bitte nicht so klein. Adrian ist auch schon mal 6 Stunden gelaufen. Ja, ich bin ja viel länger als 6 gelaufen, auch ja, schon mal, aber ja, also ich kann jetzt nur von mir reden. Also so 12 Stunden fände ich auch schon interessant. Ja. Ich würde auch 6 laufen, aber. Ja. Ja, ich meine, die klar, bist du doch schon auch gelaufen. Ja, bin ich auch schon gelaufen, aber trotzdem war so, ist ja andersrum, ja. Ja, es sind ja zwei verschiedene Distanzen, finde ich. Dann selbst wenn du 6 sagst, dann versucht man das so schnell, so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Ja, genau. Und ich glaube, bei 24 würde ich eher so dran gehen, die Zeit zu schaffen, nicht die Kilometer. Weißt du, ich meine? Aber ich glaube, da sieht er so ein bisschen anders. Ist ein anderer Ansatz, ja, ist ein anderer Ansatz. Ich meine, ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt hier sage, der Daniel von Laufen Liebe Erdnussbutter ist ja auch bei dem Lauf gewesen und ist die 6 Stunden gelaufen. Werden wahrscheinlich auch in dem Podcast darüber erzählen. Und ich glaube, ne, der hat einen ganz anderen Ansatz, der ist da ganz anders von der Pace gelaufen, ne, auch von der Verpflegung und so weiter und so fort. Also das war, glaube ich, ein zwar gleiches Rennen, aber doch ein ganz anderes Rennen. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ja. So von der Gestaltung und vom Ansatz her. Ja. Bin mal gespannt, wie der Ludwig da reingegangen ist in das Rennen, weil so wie ich ihn kenne, sehr aggressiv. Sehr ambitioniert auch. Und mal schauen, wie er so seine Pläne gelegt hat. So, deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Einspieler und dann hören wir uns zur Verabschiedung wieder. So, hallo Ludwig. Hallo Adrian. Wir haben jetzt heute den Donnerstag, den 8. Oktober. Es sind jetzt mittlerweile, ja, 4,5 Tage, kann man fast sagen, oder? Nach dem 24 Lange Tage. Ja, nach dem 24-Stunden-Lauf von Bernau, bei dem du teilgenommen hast. Und ja, wir machen jetzt hier mal so ein kleines Coach-Athlet-Gespräch dazu passend. Ja, interessanterweise haben wir uns schon nach ein paar Stunden nach dem Wettkampf unterhalten und da bin ich mal gespannt, wie so jetzt deine Einsichten so 4 Tage später sind, ob sich das verändert hat oder nicht. Weil das Gespräch an einem Sonntag hat mir auch sehr gut gefallen. Also vor allem, ne, da so diese frischen Eindrücke zu bekommen, die du mir dann geschickt hast per WhatsApp, die dann irgendwann kommen. Nein, kommen sie nicht. Das müssen wir auf jeden Fall zensieren. Da müsste man dann auf jeden Fall ab 18 Jahren erst freigehen. Ja, nee, aber ja, erzähl mal, wie geht's dir jetzt mittlerweile 4 Tage nach dem Wettkampf? Und ja, hat sich da tatsächlich so ein bisschen so das Mindset verändert von Sonntag auf Donnerstag? Also körperlich erstmal, vielleicht fangen wir so an, geht's mir sehr gut. Also eigentlich wie nach einem Marathon. Die Beine haben insgesamt, glaube ich, auch nicht so viel mehr wehgetan als nach einem Marathon. Vielleicht am Montag noch, da war es schon noch ziemlich heftig. Sonntag sowieso, klar. Das nehmen wir noch in die Wettbewerbszeit mit rein. Dann hat sich es eigentlich so ab, ich würde sagen, Dienstag, Mittwoch sowas eigentlich wie nach einem Marathon angefühlt. Und wir nehmen ja jetzt hier am Donnerstag auf. Die Beine sind wieder völlig in Ordnung. Klar, müde und schwer sind sie schon auch. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn es anders wäre. Aber es tut nichts mehr weh, es zieht nichts mehr. Und ja, also ich bin keinen Meter gelaufen seitdem. Mhm. Ich bin ein bisschen Rad gefahren. Also ich bin, meinen normalen Arbeitsweg habe ich schon mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das sind immer so zweimal eine gute halbe Stunde, also morgens und abends jeweils. Das war aber wunderbar, das hat super funktioniert. Ich bin ein bisschen spazieren gegangen, nicht aktiv spazieren gegangen, aber ich habe halt versucht, mich viel zu bewegen. Ich bin viel am Schreibtisch gestanden, nicht gesessen. Auch das war ganz gut und hat sehr gut funktioniert, hat sich gut angefühlt. Also körperlich alles wieder gut. Mental würde ich sagen, habe ich sehr viel zu verarbeiten gehabt. Auch viele Tage danach, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass viele Leute halt auch fragen, wie es war, und man erzählt es dann eben mehrfach und mehrmals und wir haben ja auch das dann noch immer wieder. Genau, durchlebt das dann natürlich auch immer wieder, und wir haben ja auch ausführlich darüber gesprochen, das ist ja gerade schon gesagt. Und dadurch rekapituliert man ja ständig und beschäftigt sich auch ständig damit. Und ja, insofern würde ich sagen, ich habe es gut verarbeitet. Ich habe wirklich ganz, ganz viel gelernt habe für mich auch, eigentlich darf man jetzt noch gar kein Fazit sagen am Anfang des Gesprächs, aber für mich auf jeden Fall festgestellt auch, dass das in diese Richtung auch definitiv weitergehen wird für mich. Also das Ultralaufen macht mir immer noch sehr viel Spaß und wird mir hoffentlich in Zukunft noch mehr Spaß machen. Und ja, noch kein Fazit, das machen wir erst am Ende. Aber wie gesagt, das habe ich auch über mich nochmal neu lernen dürfen, und das ist natürlich eine gute Sache. Ja, sehr gut. Also jetzt wissen wir, wie es dir mittlerweile geht, wie die Regeneration so verlaufen ist die letzten Tage. Und jetzt kannst du was zum Wettkampf selbst erzählen. Jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Ja, vielleicht nochmal kurz zum Ende des Wettkampfs, denn die es noch nicht wissen, das sollte vielleicht doch den einen oder die andere geben. Also ich habe es nicht geschafft, die 24 Stunden durchzulaufen. Für mich war nach 14 Stunden Schluss, also ziemlich genau auf die Minute um Mitternacht, habe ich dann den Lauf abgebrochen und habe um die 105 Kilometer geschafft in dieser Zeit. Und ja, und wie gesagt, und dann habe ich aber einfach das Signal vom Körper bekommen, diesen Schmerz überläufst du jetzt nicht mehr, jetzt hörst du bitte auf, denn sonst passiert Schlimmeres. Und dann habe ich mich eben wirklich kurz vor Mitternacht zur Zeitnahme begeben und habe gesagt, das war's für mich und ich höre auf. Und dann habe ich trotzdem meine Medaille bekommen und habe trotzdem noch, also das Ergebnis wird ja trotzdem gewertet. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war es sogar noch der dritte Platz in der Altersklasse, was mich dann fast echt ein bisschen überrascht hat. Also wie gesagt, nach 14 Stunden war Schluss. Ich war wirklich völlig am Ende. Ich saß dann einfach nur noch an unserem Stand von unserem Verein mit einer Wolldecke und 2 Tassen heißen Tee und ja, war wirklich am Ende. Hab dir dann eine Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, du hast mich vorher noch nie so viel fluchen hören. jetzt kennst du auch diese Seite von mir. Und dann habe ich mich bei Heiko ins Wohnmobil gelegt. Heiko hat zu der Zeit noch gearbeitet, der hatte Nachtschicht, aber hat glücklicherweise mir den Schlüssel da gelassen. Und dann konnte ich mich ins Wohnmobil begeben und mich einfach nur hinlegen und eine Stunde schlafen und schon mal die Erstverarbeitung des Ganzen sozusagen beginnen. Also das Ergebnis, wie gesagt, 14 Stunden, 105 Kilometer, nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich war sehr enttäuscht und jetzt können wir dann zum Anfang des Rennens kommen. Genau. Ja, dann kannst du eigentlich direkt weitererzählen. Also, ich meine, zum Training selbst, ich glaube, brauchen wir gar nicht so viel sagen, weil wir das in den letzten Episoden immer wieder mal eingestreut haben, wie du trainiert hast. Ja, von daher, erzähl vielleicht mal was zur Strecke selbst, zur Organisation und dann zum Rennen. Also zur Organisation muss ich sagen, das habe ich ja, glaube ich, letzte Folge schon gesagt. Das war ganz, ganz großes Kino. Das kann ich auch jetzt weiterhin bestätigen. Das war von vorne bis hinten perfekt durchorganisiert. Wir haben im Vorfeld mehrere E-Mails mit einem sehr, sehr ausführlichen Briefing bekommen. Die Location selbst war auch super schön. Das war in Barnim. Das ist an der Berliner Grenze in Brandenburg schon. Ein Gebiet, wo fast nur Wald ist, und mitten im Wald war dann eben dieses Bauhaus-Museum, war es, glaube ich, sogar, also ein Bauhausgebäude verbunden mit einem Oberschulenzentrum und einem großen Sportplatz, der auch in die Strecke integriert war. Also man musste dann sozusagen, das ist eine 1,8 Kilometer Strecke gewesen, zwischen diesem Bauhausmuseum, diesem Sportplatz, wo auch immer eine Runde gedreht werden musste, und einem größeren Parkplatz. Und diese Runden ist man dann halt gelaufen. Die Stände waren im Stadion, also auf diesem Sportplatz, verteilt eben. Das war so eine richtig schöne kleine Cheering- und Verpflegungszone. Es waren natürlich keine Zuschauer da, das ist klar, aufgrund der Situation, aber es war genug Verpflegepersonal da. Unser Verein hatte natürlich dann auch einen sehr großen Stand. Da war genug Platz da. Es war alles irgendwie super durchorganisiert. Es gab ausreichend Ansagen. Es gab einen sehr guten, super sauberen Toilettenwagen. Das muss man wirklich auch sagen. Und das spielt durchaus eine Rolle bei so einem Lauf, dass man da auch ab und zu mal beruhigt hingehen kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass Klopapier fehlt oder sonstige schlimme Dinge passieren. Das war Aber auch ein kleines absolut. Manko gab es da bei den Toiletten. Ja, das stimmt allerdings. Dieser Toilettenwagen war natürlich erhöht und man konnte dann über eine Treppe nur in diese Toilettenkabinen reingehen und musste die Treppe eben hoch und runter laufen. Und das macht ab einer gewissen Zeit auch keinen Spaß mehr. Das stimmt tatsächlich. Das glaube ich. Also ja, da habe ich auch ein paar Höhenmeter zurückgelegt, in der Tat. Ja, genau. Und das war also die Strecke, komplett Asphalt, was sich, finde ich, zumindest nicht unbedingt negativ ausgewirkt hat. Also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass mir das irgendwie geschadet hätte. Ja, und dann hat man da eben so seine Runden gedreht. Und was auch noch vielleicht eine Rolle spielt, weil das für mich ja auch immer so ein kleiner Aspekt ist, das Wetter war auch ein absoluter Traum. Also wirklich, man hat sich's überhaupt nicht anders wünschen können. Wir hatten so um die, ich würde sagen, 12 Grad vielleicht beim Start, kein Wölkchen am Himmel. Das ging dann so um die zwei bis auf die 20 Grad hoch, würde ich sagen, über den Tag verteilt. Und abends wurde es dann natürlich kälter, und da kommen wir dann später drauf. Abends wird es dann aber auch richtig kalt wieder. Vor allem gefühlt wurde es sehr, sehr kalt. Aber da sind wir ja jetzt noch nicht angelangt. Und insofern, ja, Orga war super, Strecke war wunderschön, Wetter war perfekt und beste Voraussetzungen, um dann eben zu starten. Ja, dann war es Samstag 10 Uhr und ja, dann ging es los. Wie viele Starter gab es bei dem 24-Stunden-Rennen? Weißt du das? Ich glaube, das dürften so um die 80 vielleicht gewesen sein, 60, Okay, 80 also Leute, es schätze war ich jetzt mal. bestimmt ziemlich limitiert, die Startplätze, oder? Aufgrund von Das Corona. war limitiert, ja, das war limitiert, und man muss auch sagen, das hat sich auch super verteilt. Also ich kam jetzt nie irgendwie in die Verlegenheit, jemanden da zu eng überholen zu müssen, oder dass mich jemand überholt hätte zu eng, oder dass irgendwie sich jemand gekreuzt hätte oder entgegengekommen wäre, weil man ist sich natürlich entgegengekommen bei so einer Rundstrecke. Aber nee, also das hat sich super verteilt, alles bestens. Man muss vielleicht, das ist vielleicht noch ganz witzig, gleichzeitig hat nämlich auch ein 100-Kilometer-Lauf stattgefunden. Und glücklicherweise, muss man sagen, hatten die rote Nummern. Wir hatten schwarze Nummern für die 24 Stunden und die hatten rote Nummern. Weil, wenn dann die Leute an einem vorbeigepaced sind, dann hat man doch mal geguckt, das ist aber jetzt kein 24-Stunden-Läufer, oder? Und die sind also auch richtig abgegangen. Und auch da muss man sagen, da gab es Leute, die hatten echt zu kämpfen. Es hatten sehr viele zu kämpfen an dem Tag. Es war ein sehr, sehr gutes Line-up. Also da war teilweise wirklich die Spitze dabei. Auch der deutsche Meister bei 24 Stunden war am Start. Die haben sich echt auch, die 100-Meter-Läufer, die sind richtig durchgeballert, und hatten teilweise auch große Probleme, sind trotzdem durchgelaufen. Also auch das muss ein sehr, sehr tolles Rennen gewesen sein und die sind natürlich ständig an einem vorbei und ich habe mich dann immer wieder an den WHEW erinnert, letztes Jahr die 100 Kilometer und dachte mir, eigentlich bin ich doch ganz froh, jetzt die 24 Stunden ein bisschen gemütlicher zu laufen. Du warst ja nicht alleine am Start. Ich weiß nicht, ob 12 Stunden, 6 Stunden, ob ihr alle zusammen gestartet seid oder ob das aufgeteilt war. Gab es einen gemeinsamen Start? Also gemeinsam sind gestartet die 6-Stunden-Läufer, die 100-Kilometer-Tagesläufer und die 24-Stunden-Läufer. Und dann gab es aber auch noch einen 100-Kilometer-Nachtlauf. Der ist dann erst 22 Uhr, glaube ich, gestartet, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Genau, das gab es auch noch, waren aber deutlich weniger. Das waren vielleicht 15 Leute oder so. Und die 6-Stunden-Läufer und Läuferinnen sind entgegengesetzt gestartet, also sie sind sozusagen in eine andere Richtung gestartet. Nicht genau, warum das so ist. Ich bin da mit Logik auch nicht so gut, also wahrscheinlich hatte das irgendeinen Sinn, keine Ahnung. Da gab es kurz ein paar Irritationen, das stimmt tatsächlich. Da haben manche nicht genau gewusst, wo müssen sie sich jetzt eigentlich hinstellen, weil da waren so 5 Meter dazwischen ungefähr beim Start. Und dann ging es eben los. Und dann sind wir da ganz kurz noch eingeworfen, beim 6-Stunden-Lauf ist ja der Daniel gestartet, ne, vom Lauf über Ednesbutter. Ihr habt euch vorher noch getroffen, ihr habt euch gesehen. Ja, wir sind sogar zusammen hingefahren, weil Heiko, die gute Seele, wieder mal uns da hingefahren hat mit seinem Rave-Mobil, ja, wie es bei uns heißt, liebevoll. Und dann sind wir da gemeinsam angereist sozusagen, was natürlich super schön war, ne, weil jeder irgendwie aufgeregt irgendwie war und dann hat man sich im Auto halt noch ein bisschen unterhalten, war natürlich vollkommen in der Bubble, was ich auch immer ganz schön finde. Das ist auch was ich mir dann über den Rest des Tages einfach immer wieder gedacht habe. Du musst jetzt einfach nichts anderes tun, an nichts anderes denken, sondern einfach nur laufen und das ist echt ein schönes Gefühl. Ja, okay, dann ging's los. Und bei dir recht flott als das angepeilte Tempo. Ja, in der Tat. Also ich hatte natürlich super ausgeruhte Beine, wie das halt so ist nach einer Tapering-Phase und ich habe mich, glaube ich, diesmal zumindest in der letzten Woche schon gut an den Plan gehalten. Also ich war wirklich fit. Ich hatte auch richtig Lust. Also als wir auf diesem Sportplatz da standen und Daniel stand dann ja neben mir und wir haben uns da kurz am Stand unsere Verpflegung hergerichtet und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es ist schon irgendwie cool, endlich wieder mal so ein Rennen zu machen. Ne? Also schon irgendwie schön, dass wir jetzt da sind. Und also insofern auch die Laune war super und hat alles gepasst und dann sind wir da. Kurzer Einwand, weil es mir gerade so einfällt, also das letzte Rennen, was du gemacht hast, hast du auch mit Daniel gemacht Anfang des Jahres. Das war in Rottgau, ja, stimmt. Das war in Rottgau. Ne? Ja. Genau, richtig. Das war tatsächlich auch ein sehr schöner Tag, ja. Ja, genau. Und dann bin ich losgelaufen und ich hatte mir ja vorgenommen, ich glaube, ich habe das sogar gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls war ja eigentlich das große Ziel, die 200 Kilometer zu knacken. Und das hätte ja eine Pace von 7 oder sowas gebraucht dafür. Und ich habe mir aber vorgenommen, dass ich pro Stunde 10 Kilometer laufen möchte, solange es geht, was eine 6er Pace gewesen wäre. Dann wäre ich deutlich über die 200 Kilometer gekommen. Mir war klar, dass ich das nicht durchhalten werde bis zum Ende. Also die 240, das wäre schon ein bisschen arg vermessen, mit so einem Ziel reinzugehen. Ne? Also das dauert noch ein paar Jährchen, bis wir so weit sind, glaube ich. Aber einfach solange es geht, eine 6er Pace zu laufen, das hat sich für mich gut oder hätte sich für mich gut angefühlt, muss ich es ja erst mal sagen. Auch im Training war eine 6er Pace was ich fast nie gemacht habe und was sich immer super easy angefühlt hat. Und ich war mir sicher, das wird eine ganze Weile gut gehen. Und und dann habe ich halt einen Fehler gemacht, den man als Anfänger halt immer macht. Und in dem Bereich bin ich halt auch noch ein Anfänger. Ich bin natürlich so schnell losgelaufen, weil es sich dann einfach super gut angefühlt hat und ich einfach nur glücklich war, da zu sein und einfach, wie gesagt, nichts anderes machen musste, einen Tag lang nichts anderes machen, als nur laufen. Und dann bin ich halt mit einer 5-10er Pace, glaube ich, losgelaufen. Und das ging auch die ganzen ersten 10 Kilometer so. Ich war nach der ersten Stunde, glaube ich, bei knapp 13 Kilometer oder sowas. Und auch da habe ich mir gedacht, naja, ist ja wunderbar, dann habe ich ein bisschen Puffer. Ne? So denke ich ja oft, gerade so bei kürzeren Distanzen, also sagen wir mal Marathon oder so oder auch ein 50er, dass man sich da so ein leichtes Polster anläuft, weil man sich denkt, wenn am Ende die Kraft fehlt, dann hat man am Anfang halt was geholt. Das funktioniert natürlich bis zu 50 Kilometern noch ganz gut. Wenn man aber 24 Stunden vorhat zu laufen, dann funktioniert es dann einfach nicht. Und das war natürlich das Problem. Und ich hatte dann lange Zeit einfach immer eine 5er Pace und ich bin nicht runtergekommen auf die 6 und bin einfach zu schnell weitergelaufen auch. Und und dann ging es halt so dahin. Und dann kam dazu, dass ich mir vorgenommen hatte, alle 20 Minuten was zu mir zu nehmen, also was zu essen zu mir zu nehmen oder einen Maltodextrin-Drink. Ich weiß nicht, was wir zur Ernährung gleich noch kommen, aber ich habe dann schon bei Kilometer, ich glaube 35 oder sowas, oder Ende 30, habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf irgendwas Süßes, sondern ich möchte jetzt was Herzhaftes haben. Und ich hatte dann so Kartoffelstampf mit Salz dabei, also gesalzenen Kartoffelstampf, der sich beim WHEW ja perfekt, als perfekt herausgestellt hatte damals. Und ich hatte das in so kleinen Gläschen dabei, also so Plastikgläschen, so 0,2er Becher, würde ich sagen, sind es. Und bin an unseren Stand gekommen und habe zu Heiko gesagt, komm, gib mir mal so einen Becher mit, ich nehme das jetzt auf die Runde mit. Hab mir einen Löffel noch geben lassen und bin dann mit dem Becher und dem Löffel losgelaufen und habe auf einer Runde, also 1,8 Kilometer, den gesamten Becher einfach gegessen. Ne? Ich gedacht habe, super, das schmeckt jetzt richtig gut, das tut mir jetzt gut, und habe ich halt den ganzen Becher auf einmal gegessen, so mehr oder weniger. Und was auch Heiko entsprechend überraschend fand, als ich dann mit dem leeren Becher das nächste Mal an die Runde gekommen bin, an den Stand gekommen bin. Und das habe ich halt dann leider gemerkt, ne? Also so ab Kilometer 40, würde ich sagen, hat der Magen dann gemeint, das war jetzt nicht so wahnsinnig toll. Also erstes Mal haben wir das so noch nie gemacht. Warum denn jetzt bitte? Und warum gleich so viel? Also das hat wirklich nicht sein müssen. Und das habe ich schon gemerkt. Also ich hatte dann eben Magenkrämpfe, was eigentlich auch so gut wie nie vorkommt bei mir beim Laufen. Und ich wusste, okay, jetzt ist Zeit, die Treppen hochzugehen vom Toilettenwagen. und das hat Gott sei Dank auch gut geklappt, aber das, naja, das hat halt ein, zwei Mal sein müssen. Und so, ich würde sagen, so ungefähr nach 1,5 Stunden oder so hatte ich es dann auch wirklich wieder im Griff. Dann war der Magen wieder ruhig und alles ist gut gegangen. Die weitere Verpflegung habe ich dann anders gemacht. Also ich habe mir dann wirklich mehr Zeit genommen, habe die Verpflegungspausen dann auch dazu genutzt, die Muskeln zu entspannen, mich eben kurz auf so einen Biertisch zu setzen, also nicht in so einen Sessel, wo man dann nicht mehr hochkommt, sondern wirklich so auf so einen Biertisch, dass es nicht zu gemütlich wird, aber dass die Beine dann halt einfach mal kurz keine Belastung hatten, habe dann in Ruhe gegessen. Ich hatte noch so Laugenbrötchen dabei mit veganem Käse, die super gut waren, die ich auch gut vertragen habe. Da habe ich dann also sozusagen früh im Rennen schon gelernt, das muss man das nächste Mal anders machen. Ja, aber es hat geklappt letztendlich dann. Sehr gut. Also das war so die erste Lehrstunde, ne, von einem 24-Stunden-Rennen, was man nächstes Mal machen kann. Ich meine, das andere ist halt natürlich auch mit der Pace, ne, das fühlt sich natürlich anfangs super entspannt an und super easy an, gell, klar, so wie du gesagt hast, ne, also Marathon 50, das funktioniert noch. Aber darüber hinaus spielen dann natürlich auch andere Faktoren eine ganz, ganz große Rolle, ne, ja, wo es dann halt natürlich immer, immer schwerer wird. Aber dazu kommen wir ja gleich. Wann, also du hast ja in unserem Gespräch am Sonntag hattest du gesagt, du hattest drei richtige Krisen, oder? Habe ich sie richtig in Erinnerung? 3 Stück. Wann kam die erste? Also die erste Krise war eigentlich kurz nach dem Marathon, also so bei 45, würde ich sagen, war so die erste Krise. Das war nämlich die Zeit, wo ich das erste Mal gemerkt habe, die Beine machen gerade ein Problem. Also das tut jetzt gerade richtig weh. Und ich habe sehr, sehr, sehr, sehr viel noch vor mir. Und zwar nicht unbedingt in Stunden gerechnet, weil mir war ja klar, ich renne halt jetzt einfach durch, das dauert jetzt einfach eine Zeit, ich denke jetzt nicht an ein Ende, weil das Ende ist noch so weit weg, das ist also überhaupt noch nicht zum Greifen. Das ist nicht das Problem gewesen, aber ich hatte so einfach das Gefühl, es fühlt sich im Moment nicht so gut an und es tut weh und eigentlich müsste ich jetzt Gehpausen machen. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann schon so das erste Mal gefühlt, okay, wie kann ich da jetzt wieder loslaufen? Wie komme ich da jetzt eigentlich wieder weg? Und dann kam eben die Geschichte mit dem Magen noch dazu, wo ich ja eben doch immer wieder mal mich da erleichtern musste, um das auch weiter zu entspannen, ne? Also immer wieder mal den Toilettenwagen aufsuchen und immer wieder gucken, dass das hier weitergeht. Auch die Verpflegung so zu timen, dass es schonend bleibt. Also ich habe immer versucht, wenig Süßes zu essen. Das ist überhaupt was. Ich habe fast nichts Süßes bei der ganzen Verpflegung zu mir genommen. Ich habe dann so Reiswaffeln noch von einer lieben Kollegin aus Berlin bekommen, die auch mit ihrem Team dort vor Ort war. Die hat mir noch ein paar Reiswaffeln besorgt. Heiko hat mir dann auch noch welche besorgt. Das hat gut geklappt, aber das war natürlich auch was, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, also die Verpflegung, das war jetzt auch nicht so toll am Anfang, da muss ich jetzt auch aufpassen und so. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das wird ja echt noch ein richtiger Kampf. Und habe sehr viele Gehpausen immer wieder gemacht. Immer so eine Minute Gehpause, dann auch mal so eine halbe Runde tatsächlich. Und dann habe ich eben diese erste richtige Essenspause gemacht, das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mich dann tatsächlich am Stand, also auf so einen Tisch gesetzt, habe was gegessen, habe sehr viel Cola getrunken. Das ist auch noch ein Learning für mich. Ich habe, glaube ich, 3-4 Liter Cola getrunken. Also so viel wie vielleicht in meinem ganzen Leben davor noch nicht, zumindest seit ich so viel Sport mache. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Also das ist was, was ich auf jeden Fall gespeichert habe. Und dann bin ich wieder losgelaufen, bin langsam losgetrabt, habe versucht, von Anfang an eine hohe Schrittfrequenz zu fahren oder zu laufen vielmehr. Und dann ging es wieder. Dann war ich plötzlich wieder da. Und genau das habe ich mir dann auch im Kopf immer wieder gesagt. So, jetzt bist du wieder da. Die Krise ist überwunden. Jetzt geht's weiter. Jetzt genieß es wieder. Und dann kannst du es auch noch genießen, weil der Schmerz in den Beinen auch wieder weg war. Und es war alles super locker. Und ich konnte die Umgebung wieder genießen. Und es gab ja auch es gab relativ viele Leute, die man dann kannte, weil auch wahnsinnig viele Berliner da waren und viele aus meinem Verein auch und so und Leute, die ich kenne. Man hat sich dann immer wieder gegrüßt. Ich habe Daniel ja auch, glaube ich, 40 Mal getroffen durch die Runden. Ne? Wir haben uns jedes Mal gegrüßt, jedes Mal zugewunken, jedes Mal irgendwie kurz Hallo gesagt, wenn es auch nur mit Blicken war. Und das Gleiche mit ein paar anderen auch. Und Heiko war ja auch da, hat auch immer wieder gefragt, wie geht's und so. Und ja, und dann war ich plötzlich wieder auf der Strecke, alles war gut und weiter ging's. Und ich wusste, juhu, ich habe eine Krise bewältigt. Das ist ja auch irgendwie gut zu wissen. Und es stimmt immer wieder, man kann dadurch, man kommt dadurch und man kann weitermachen. Und es ist ja auch immer so, mit Sicherheit kommt eine Krise bei 24-Stunden-Rennen. Ja. Ne? Und mit Sicherheit kommen auch mehrere Krisen bei 24-Stunden-Rennen. Ne? Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, damit umzugehen. Ne? Und da hast du halt natürlich jetzt gezeigt, dass das funktioniert hat, was du angewendet hast. Ne? Von daher. Genau. Ja. Die zweite und dritte Krise waren im Prinzip sehr ähnlich, nur halt stärker. Bei der dritten Krise war es dann halt schon wirklich so, dass es mir dann, weil es doch mit sehr viel Gehpausen verbunden war, dass es mir dann ziemlich kalt wurde dann. Das war schon Richtung Spätnachmittag, würde ich sagen, wo die Temperaturen dann eben deutlich nach unten gegangen sind. Schon so langsam zum Dämmern angefangen hat, was ich insgesamt ja super schön fand, weil ich meine, wo ich mich ja wirklich darauf gefreut habe, und so war es dann ja auch, ist einfach zu sehen, die gleiche Strecke mit total unterschiedlichem Licht zu sehen. Mhm. Ne? Du hast ja, wann hast du das denn, dass du an einem Ort bist, wo du praktisch genau beobachten kannst, wie sich das Licht verändert, wie sich so die Stimmung auch verändert. Also das ist ja auch eine Erfahrung, die ich ganz unglaublich großartig fand. Das kann einen auch extrem hochziehen wieder, wenn man irgendwie gerade eben so eine Krise hat. Aber das wurde natürlich so vom Gefühl her, wurde das nicht besser von Krise zu Krise. Und es wurde mir dann halt doch sehr kalt. Und ich habe dann immer wieder versucht anzulaufen. Und das Anlaufen war auch immer schwieriger und so weiter. Dann habe ich halt auch immer wieder versucht, mich dann eben kurz an den Stand zu stellen, in Ruhe was zu trinken, was zu essen. Das ging auch alles ganz gut. Und ja, das ging eben 3 Krisen gut. Mhm. War eben dann doch schon sehr schmerzhaft, aber auch das hat sich dann wieder irgendwie gegeben oder man hat es ausgehalten. Ja, und dann kam halt die letzte Krise und das war dann auch die letzte Krise. Das war aber dann schon wirklich Mitternacht, das war schon richtig spät. Genau. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu der ersten Krise gehen, als du das überwunden hast, von wie viel Kilometer sprechen wir dann? Wie lange warst du da schon unterwegs? Ja, das dürfte so bei 45 rum gewesen sein. Also okay, ja, hast ja gesagt 45, dann hat es ein bisschen gedauert. Okay, und dann die zweite Krise? Wie? Die zweite Krise war wirklich so, ich würde sagen, so nach 8 Stunden ungefähr. Also nach 8 Stunden würde ich sagen, da hatte ich dann, ich weiß gar nicht, wie viel ich dann hatte, das dürften so um die, ich weiß es nicht, 70, 80 Kilometer gewesen sein. Nee, ein bisschen mehr sogar. Ja, irgendwie so. Also nach 8 Stunden kam auf jeden Fall die erste richtig harte Krise. Ich glaube, das war sogar schon die dritte, kann sein. Nee, das war die zweite. Stimmt, das war die zweite. Das war dann. Und die dritte Krise kann ich dir auch sehr genau sagen, weil das war, ich hatte eine lange Gehpause bei Kilometer 97 ungefähr. Oder 95 dürfte es gewesen sein. Und habe mir dann irgendwann gedacht, okay, jetzt läufst du einfach bis 100 durch. Bis du die 100 hast, läufst du es durch. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, und dann bin ich im Prinzip, ich glaube sogar ganz kurz vor 100 kam dann eben nochmal eine ganz, ganz schlimme Krise, aus der bin ich dann eben nicht mehr so wirklich rausgekommen. Es ging dann wieder so halben Kilometer, Kilometer mal ganz gut. Aber so der Übergang von der dritten zur vierten Krise, würde ich sagen, war fast ein bisschen fließend. Ich bin nochmal kurz rausgekommen, eben um die 100 zu durchlaufen. Das war natürlich schon nochmal ein sehr gutes Gefühl, weil ich wusste dann auch, ab jetzt bin ich noch nie so weit an einem Stück gelaufen. Das ist schon nochmal was, was ein bisschen Kraft gibt, aber halt nicht mehr viel Kraft gegeben hat. Mental vielleicht schon noch, aber körperlich tatsächlich dann eben nicht mehr. Mhm. Was ich mich jetzt so in dem Zusammenhang also so ein bisschen auch frage, ist, also du bist ja schon 100 Kilometer gelaufen, ne, beim WHEW, und das war natürlich deutlich zügiger und deutlich zügiger angelaufen, ne? Jetzt war natürlich die Taktik etwas andere, und hast auch dementsprechend mehr zu kämpfen gehabt, komischerweise, gell? Wo siehst du da die Unterschiede, so aus deiner Sicht, wenn du das, die beiden Hunderter vergleichst, ne? Weil du warst ja quasi jetzt fast doppelt so lang unterwegs, ne? Und ja, hast auch dementsprechend einiges dann auch so an Krisen überwunden in der Zeit. Ich glaube, der Unterschied ist, dass das Ende halt einfach so weit ist, ne? Also bei den 100 Kilometern, da weißt du halt, erstens mal weißt du sehr genau, wie dein Tempo ist. Und mit so einem schnelleren Tempo, das bin ich halt gewohnt. Da weiß ich ungefähr, wie muss es sich anfühlen an einer bestimmten Stelle, dass es gut weitergeht, ne? Das war, beim WHEW bin ich, glaube ich, auf 4:35 angelaufen, also von der Pace. Und das ist nicht bis zum Ende, hat es nicht hundertprozentig funktioniert, aber einigermaßen schon. Und da habe ich eine gute Orientierung gehabt, da wusste ich ja ungefähr, wie lange das dauert und so weiter. War auch schlimm, da gab es natürlich auch Krisen, ist klar, aber da ist das Ende trotzdem immer näher. Mhm. Und es ist auch irgendwie besser zu greifen, weil ich meine, bei den 24 Stunden, da weißt du immer, du hast noch 16 Stunden vor dir, du hast noch 12 Stunden vor dir und so weiter, du hast noch 10 Stunden vor dir. Und du fühlst dich aber jetzt schon so, dass du eigentlich ein Ende brauchst. Und du hast aber noch ein bisschen mehr als die Hälfte, oder ja, du hast es ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Und du kannst überhaupt nicht abschätzen, was noch alles passiert. Und ich war ja dann kurz vor Mitternacht eben, also nach den 14 Stunden oder nach 13 Stunden, sagen wir mal, war ich an dem Punkt angelangt, wo ich irgendwann entscheiden musste, würde ich anlaufen können wieder und würde ich diese Krisenbewältigung weitere 12 Stunden schaffen oder weitere 10 Stunden dann schaffen, als ich dann aufgehört habe. Und da war mir klar, nein, das wird nicht klappen, definitiv nicht. Und so dieses Kräfteeinteilen von Anfang an über so eine unglaublich lange Zeit, ich meine, klar, man kann sagen, ist ja nur ein Tag, aber 24 Stunden ist irgendwie doch länger als ein Tag, ne, gefühlt. Mhm. Das, glaube ich, ist der große Unterschied, dass ich halt einfach dass es eine ganz andere Planung bedarf, ein ganz anderes Aber es ist ja auch ein anderes Mindset, wenn man weiß, ja, du läufst ja nicht eine bestimmte Strecke sozusagen, sondern du läufst Zeit, du läufst aufs, ja, genau. Du weißt, du musst 24, ich meine, die Strecke spielt da ja im Endeffekt, die erlaufene Strecke, ne, die spielt da ja so keine Rolle, so an sich, ne, jetzt, es geht ja wirklich schlicht und einfach um die 24 Stunden, die man da halt unterwegs ist, gell, und das ist schon so ein anderes Gefühl, wenn man in so einen Wettkampf ne, so reingeht. Ja. Also es ist ein anderes Gefühl, es ist aber irgendwie auch ein erleichterndes Gefühl, weil du halt eben wirklich dir die Zeit nehmen kannst, mit Krisen eben umzugehen. Also wenn ich beim Marathon zum Beispiel nach 13 Kilometer diese Magenkrämpfe bekommen hätte, dann wäre ich ausgerastet, dann wäre ich wahrscheinlich verzweifelt. Ja, dann war es das vielleicht sogar, genau. Bei dem 100-Kilometer-Lauf geht es noch eher, aber bei so einem Lauf weißt du halt auch, ja, du hast aber jetzt Zeit, du kannst dich jetzt 5 Minuten hinsetzen und das Ganze mal ein bisschen beruhigen lassen und so. Du kannst dich hinsetzen und was essen, du kannst auch was Richtiges essen, das finde ich auch sehr wichtig, ne? Also wirklich was kauen und wie du halt isst. Ja, und musste nicht ein Gel nach dem anderen reindrücken, ne? Was ich so gut wie nicht. Ich habe ein einziges Gel genommen in der ganzen Zeit. Ne? Ich habe ein bisschen ein Cliff Bar, habe ich, glaube ich, eine gegessen, aber ich habe halt doch ein paar Brötchen gegessen, ich habe diesen Kartoffelstampf gegessen und ich habe literweise Kilo Cola getrunken und eben den Maltodextrin Drink. Den habe ich auch sehr viel davon getrunken und eine Red Bull Schorle. So, das war meine gesamte Verpflegung plus Reiswaffeln. Genau, also das ist auf der einen Seite eine Erleichterung, aber auf der anderen Seite natürlich besonders für mich als Newbie auf dem Gebiet natürlich schon sehr, sehr schwierig, das alles einzuschätzen, die Kräfte einzuschätzen, eben auch auf die Körpertemperatur zu achten. Das ist auch was, wo ich überhaupt noch nie ein Problem damit hatte. Das war überhaupt kein Thema für mich, auf die Körpertemperatur zu achten, ne? Weil das ist halt Du bist halt warm, wenn du läufst, fertig. Und ich laufe halt dann. Das ist da halt anders. Und auch diese Gehpausen zum Beispiel, auch das ist natürlich schon eine Herausforderung. Mhm. Weil bei mir war es dann schon so, dass ich dann bei den Gehpausen nicht das Gefühl hatte, ja, jetzt kann ich entspannen und ausruhen und so, sondern das war extrem anstrengend für mich, weil ich es halt auch nicht gewohnt war. Und auch bei den Gehpausen haben die Muskeln ganz schön wehgetan. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ja, irgendwie entspannt sich da jetzt auch irgendwie gar nichts. Ich werde halt nur kalt und es tut trotzdem weh. Und laufen kann ich aber gar nicht mehr so richtig. Was mache ich denn jetzt? Naja, und dann, das war schon heftig. Ich hab in dem Zusammenhang also quasi eine Frage von der Tabea, die ich weiterreichen möchte. Und zwar kam es für dich nicht in Frage, dass du dich jetzt so, sage ich mal, für eine Stunde auf zwei hinlegst, aber dann, also wirklich mit dem Vorhaben, dann weiterzulaufen? Nee, eigentlich nicht. Weil selbst wenn ich das gemacht hätte, wären es immer noch 9 Stunden gewesen. Und mir war einfach klar, das wird nichts mehr. Also ich werde keine 5 Stunden mehr durchhalten, weil es so schmerzhaft war und ich wirklich auch nicht mehr richtig gehen konnte. Also ich bin da wirklich gehumpelt, mehr oder weniger. Und mir war klar, ich muss jetzt aufhören. Es geht einfach nicht mehr. Der Körper ist am Ende. Ich meine, klar, ich hätte es probieren können. Vielleicht ist es ja auch eine Strategie, die man das nächste Mal einfach mal ausprobieren sollte und guckt, was passiert dann. Aber ich habe ja dann 1 Stunde im Wohnmobil geschlafen. Mhm. Und als ich dann aufgewacht bin, war es eigentlich noch schlimmer. Weil der Körper, zur Ruhe kommt. Jetzt ist Schluss. Genau, so ist es. Und dann sagt der Körper halt, okay, jetzt ist endlich vorbei. Und wenn ich dann wieder angefangen hätte, dann wäre es vielleicht 1 Stunde gut gegangen. Vielleicht auch 2 Stunden, vielleicht auch 3 Stunden. Aber dann wäre es definitiv noch viel schlimmer, glaube ich, geworden. Und ich wäre wahrscheinlich genauso enttäuscht gewesen. Also insofern, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung, vielleicht hätte es geklappt. Ich hatte aber das Gefühl und ich habe dann einfach auf meinen Körper gehört, weil ich mir das ja auch vorgenommen hatte und mir das ja auch selbst versprochen hatte, dass ich versuche zu erkennen, wann ist eine Krise bewältigbar und wann eben nicht mehr. Und ich glaube, jetzt auch im Nachhinein betrachtet, das war die richtige Entscheidung und ich bin mir sicher, es wäre wirklich nicht mehr gegangen. Ja, also wir haben auch schon drüber gesprochen, ne? Und ich finde auch, das war definitiv die richtige Entscheidung, ne? Und ich meine, das ist ja auch, sag ich mal, ein Skill zu wissen, wann Schluss ist, ne? Sich zu kennen, den Körper zu kennen und zu wissen, okay, jetzt ist Schluss, ne? Sonst macht der Körper Schluss und ne? Es endet in irgendeiner Verletzung oder Schlimmeren oder was weiß ich. Von daher definitiv die richtige Entscheidung, einfach irgendwann zu sagen, okay, es war ein Versuch wert, aber jetzt ist hier Schluss an dieser Stelle. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zur letzten Krise. Ja. Das war auch so ein Kapitel, wo ich jetzt auch so ein bisschen, eigentlich fast ein bisschen zwiegespalten bin. Und zwar ist mir nach 100 Kilometern oder nach 101 Kilometer oder so, habe ich mich dafür entschieden, meine Uhr zu laden, ne? Weil die ja keine 24 Stunden durchhält. Und die war bei, ich glaube, 20% oder so. Und ich dachte mir, okay, ich hänge die jetzt an. Ich habe ein Ladekabel dabei, also ich habe ein Powerpack dabei und ein Ladekabel und ich hänge die Uhr an, so habe ich es mir von vornherein auch ausgedacht und nehme die mit auf 2, 3, 4 Runden, dann ist die wieder aufgeladen und dann packe ich sie mir wieder dran. So, dann habe ich hier angesteckt, die Uhr, und bin losgelaufen, alles wunderbar. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr wieder drauf und schaue, wie viel Prozent sie hat und das Display ist einfach blockiert, ne? Also keine Distanz mehr drauf, keinen Lauf mehr drauf, sondern es stand nur irgendwie 64% geladen drauf und das für mehrere Minuten. Dann habe ich auf einen Knopf gedrückt, wie man es halt dann so macht, es ist nichts passiert und die Uhr ist einfach, hat sich aufgehängt. Mhm. So. Und damit war mein Lauf auf der Uhr weg. Dann bin ich erstmal wirklich, wirklich ausgerastet und habe gedacht, was für eine, ne? Will ich jetzt hier gar nicht sagen. Was für ein Mist einfach. Wie kann denn das sein? Und dann habe ich das 2, 3 Mal versucht, die Uhr wieder irgendwie zu starten und so. Das ging dann auch. Ich konnte einen neuen Lauf starten. Der war aber dann nach 130 Metern ist wieder zusammengebrochen. Und es gab es nochmal. Ich habe das noch einmal probiert und da habe ich mir gedacht, okay, das war's für die Uhr. Die haue ich jetzt bei der nächsten Runde an den Stand und lasse sie liegen. Habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, aber jetzt kannst du einfach laufen und es wird keiner mehr wissen, wie schnell dein einzelner Kilometer war. Es wird keiner mehr wissen, wann du eine Gehpause gemacht hast. Das kann keiner mehr nachverfolgen auf Strava. Jetzt lauf einfach und renn durch, solange es noch geht. Es wird keiner mitbekommen. Ja? Und das war super befreiend in dem Moment, ehrlich gesagt. Mhm. Und ging halt leider nicht mehr lange gut, weil es, wie gesagt, es ging noch 4 Kilometer und dann war es ja vorbei. Habe ich ja schon gesagt, es war dann eben bei 101 Kilometer ist das passiert mit der Uhr und dann ging es halt nicht mehr lange. Aber so vom Gefühl her und vom Kopf her fand ich das eigentlich erstmal total super, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du nur für dich, es kriegt keiner mit im Moment, es kann keiner am nächsten Tag auf Strava sagen, was war denn bei Kilometer 112 eigentlich los? Das war irgendwie ganz gut. Obwohl es mich bis heute wirklich brutalst ärgert. Und ich habe dir dann ja auch in der Sprachnachricht gesagt, was ich von dieser Uhr halte. Inzwischen haben gibt wir es wieder schon ein bisschen Überlegung, sich eine neue anzuschaffen? Ich weiß nicht, ich habe dir auch vorgeschlagen, ne? Ich hab dir auch eine Marke vorgeschlagen, mit der ich doch sehr zufrieden bin. Naja, ich bin eigentlich gar nicht unzufrieden mit der Uhr, aber das darf einfach nicht passieren. Wirklich, ich raste bei sowas aus. Also wenn die Technik versagt, weiß ich nicht. Ich erkläre mir sowas, dass es halt so ein bisschen wetterbedingt ist, kältebedingt ist, weißt du dann irgendwo, aber selbst da, also das dürfte keine Entschuldigung sein. Ne? Heutzutage die Uhren, die müssen eigentlich funktionieren. Ne? Die müssen, absolut. Ja, von daher. Also das hat mich auch nochmal sehr aufgeregt und aber dann wie gesagt auch irgendwie befreit und so, aber trotzdem, also ich werde diese Uhr, ich weiß nicht, was ich mache das nächste Mal, ob ich sie nochmal mitnehme auf so einen langen Lauf oder nicht, keine Ahnung. Mal gucken. Jetzt mal so gefragt, ist das jetzt quasi ein Einstieg für dich, dass du jetzt mehr ohne Uhr läufst? Nein. Trotz des guten Gefühls dabei. Man muss ja dazu sagen, der Lauf war ja dann doch gespeichert, ne? Und zwar, also der erste Teil halt, diese bis 101 Kilometer war das dann doch gespeichert und ich war dann schon sehr froh, dass es so war. Also, ja, ich meine, wie oft läuft man denn 100 Kilometer oder über 100 Kilometer? Ne? Also von daher, wenn das nicht gespeichert wäre, wäre es schon recht bitter. Ja, genau. Also ich habe mich auch wieder so ein bisschen versöhnt und vielleicht gebe ich ja noch eine Chance, aber das darf trotzdem nicht passieren. Also wirklich, das geht einfach nicht. Aber gut, ja, genug geschimpft. Ja, also wie du hast es ja schon erzählt, ne? Du bist ausgestiegen irgendwie. Wie waren so die ersten Momente, nachdem du ausgestiegen bist? Weil das ist halt, das interessiert mich so ein bisschen so die emotionale Seite nach dieser langen Zeit, nach diesen Krisen, die du dann überwunden hast, ne? Und dann der Moment, wo du sagst, okay, ich steige jetzt aus. Ich war super enttäuscht. Ich war wirklich super enttäuscht. Also da gibt's überhaupt nichts zu beschönigen. Ich saß ganz kurz in so einem Zelt dann drin. Das hat offiziell was ein Aufwärmzelt, aber halt ohne Heizung, also war es halt nur ein Zelt. Da saß ich, bevor ich abgebrochen habe und habe mir gedacht, okay, ich setze mich jetzt einfach hier 5 Minuten hin und versuche irgendwie zur Ruhe zu kommen und dann gucke ich, was passiert, wenn ich wieder aufstehe. Und dann kam aber jemand von unserem Verein tatsächlich noch rein in das Zelt und hat so geguckt, oh, wie geht's? Und habe gesagt, du, ich höre auf, ich kann nicht mehr, ist vorbei. Und dann hat er auch gemeint, ja, du hast es probiert, aber klar, wenn es nicht mehr geht. Und dann das in dem Moment, als ich es dann auch geäußert habe, war klar für mich, jetzt höre ich auf. Und dann war ich aber wirklich, ich war schon echt am Boden, klar. Weil ich wusste halt, es geht nichts mehr. Ich habe eigentlich auch noch nie ein so klares Signal vom Körper bekommen, dass nichts mehr geht. Weil auch nach einem Marathon tut natürlich alles weh. Auch nach den 50 Kilometern in Rottgau, da hast du mich nicht mehr gesehen. Nee, aber leider nicht mehr, da war ich nicht mehr da, ja. Manche haben mich gesehen und haben mir gesagt, dass ich nicht gut aussehe. Also das war sehr, sehr heftig. Aber trotzdem hat man es halt geschafft. Und das war halt das Ziel nicht erreicht. Und ich habe mir natürlich einfach mehr erwartet, letztendlich auch. Ich meine, ich hätte dann zumindest noch versucht, das habe ich mir zwischenzeitlich dann gedacht, wenigstens die 100 Meilen hätte ich natürlich schon gerne geschafft. Ja, und dann war ich einfach fertig. Ich war einfach völlig am Ende. Ich habe mich dann eben zum Stand begeben, habe mir den Tee gemacht und saß einfach nur da und habe den Tee getrunken und habe mir gedacht, ja, schade. Ne? Das, also vorsichtig formuliert, ich habe es mir anders gedacht. Aber und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich will aber jetzt einfach nur noch irgendwo liegen und einfach nur noch, weiß ich nicht, schlafen, ausruhen, wie auch immer. Ich war super dankbar, wirklich, ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass Heiko dabei war, den habe ich dann kontaktiert und habe gesagt, du, ich lege mich jetzt zu dir ins Auto und hol mich einfach ab, wenn du da bist, melde dich und so. Und habe dann noch jemandem geschrieben, der sich eigentlich angekündigt hatte, in den frühen Morgenstunden vorbeizukommen, um mich nochmal so den letzten Kick anzufeuern. Dem habe ich dann auch noch geschrieben und habe gesagt, vergiss es, du brauchst gar nicht kommen, ich bin raus. Dann hat er mich auch gefragt, wie es mir geht und habe ich geschrieben, ja, ich bin einfach super enttäuscht. Gesundheitlich geht es mir gut, aber mental geht es mir nicht gut. Ja, das, wie gesagt, da gibt's nichts zu beschönigen. Ich habe dann aber sehr intensiv halt auch nachgedacht. Ich habe mich auch da in der Nacht schon gefragt, ist das was für mich? Und da muss ich wiederum schon sagen, ich hatte nie irgendwie den Gedanken, dass mit diesen 24 Stunden und Ultralauf und so, komm, lass es sein, das macht keinen Spaß. Das hatte ich nie, im Gegenteil. Ich hatte eher so das Gefühl, ich habe mich so auf diese Nacht gefreut und ich habe mich dann auch so auf diesen Morgen gefreut und ich finde es super schade, dass das jetzt nicht passiert ist. Das kam auch noch dazu zur Enttäuschung und hat mir aber dann trotzdem irgendwie gezeigt, aber es ist eigentlich genau das Richtige für mich, weil es halt einfach super Spaß macht und weil ich das jetzt einfach so gerne erlebt hätte und für mich im Kopf klar war, dass ich jetzt auch nicht mental gescheitert bin an diesen 24 Stunden. Ich glaube, dass ich es mental durchgestanden hätte. Es war wirklich ein körperliches Problem. Und das habe ich jetzt in der Nacht vielleicht noch nicht realisiert, aber am nächsten Tag dann auch. Und auch das Gespräch mit dir dann hat es ein bisschen noch befördert. Das muskuläre Problem kriegst du halt eigentlich durchs Training ganz gut in den Griff. Mhm. Und ich finde es für mich als Learning, glaube ich, ganz wichtig, dass ich mental, glaube ich, die Stärke gehabt hätte, da auch weiterzumachen. Und dass es wirklich ein körperliches Problem war. Oder ein muskuläres Problem, wenn man so will. Weil sonst hat ja auch nichts wehgetan. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis, eigentlich so in den frühen Morgenstunden dann schon. Aber klar, wie gesagt, in der Nacht, du hast ja auch die Sprachnachricht bekommen, da war ich schon am Ende, ja. Ja, das ist verständlich. Aber ich meine, du hast es ja auch ja mittlerweile schön, durchgearbeitet, schon eigentlich am Sonntag haben wir schon mal drüber gesprochen und da müssen wir jetzt gar nicht großartig darauf eingehen, aber wir wissen jetzt auch, woran wir halt zukünftig arbeiten müssen und das ist ja auch so, glaube ich, so das Ding mit den Ultras, ne, das, also da geht's wirklich Learning über Doing, ne, also da muss man einfach ran, man muss sich erproben, ne? Ich meine, wir hatten kurz auch das Thema, weil ursprünglich auch 12 Stunden so angedacht war, ne, zu starten, aber ne, wir haben uns drüber unterhalten und gedacht, okay, lass uns aufs Ganze gehen, ne? Und ich finde nicht, dass es ein Fehler war, dass du die 24 Stunden angegangen bist. Die 12 hättest du ja locker gepackt gehabt, aber ich glaube, der Benefit ist jetzt größer, als wenn du jetzt die 12 Stunden gelaufen wärst, ne, das für die Zukunft, ne, jetzt was das Training angeht, auch so die mentale Seite, ne, auch die Bewältigung der Krisen und so weiter. Das ist schon sehr, sehr viel, was du da für dich rausnehmen kannst. Das glaube ich auch und ich habe mir natürlich auch nachgedacht, woran liegt denn das jetzt, dass ich das jetzt nicht geschafft habe und so. Und ich meine, man muss fairerweise sagen, also ich meine, der Sprung von 100 Kilometern auf 24 Stunden, das ist halt schon auch was man nicht so eben nebenbei machen kann. Ne? Und man muss auf der einen Seite sagen, wir haben extrem effektiv auch auf Ultradistanz trainiert dieses Jahr über. Ich meine, wir hatten diese 200 Kilometer Wochen, wir hatten die 100 Meilen Wochen und so weiter. Das war schon alles Ultratraining. Aber natürlich kannst du nicht innerhalb nicht mal eines Jahres, wir haben ja Anfang des Jahres noch auf die 50K trainiert, du kannst ja nicht innerhalb von 8 Monaten von 100K maximal auf 24 Stunden durchlaufen gehen. Das ist natürlich schon ein Plan, der halt nicht aufgeht, das muss man schon sagen. Und ich habe ja diese 200 Kilometer, diese 24-Stunden-Lauf, den habe ich ja entschieden, den zu machen. Da hatten wir noch 10 Wochen Zeit Vorbereitung, glaube ich, ne? Oder 12 Wochen vielleicht im höchsten. Wir haben uns ja auf den Marathon schon vorbereitet, der Frankfurt-Marathon, der nächste Woche hätte stattfinden sollen oder übernächste Woche. Also wir sind praktisch aus dem Marathon-Training raus, das wir angefangen haben, in dieses Training wieder reingegangen. Also von viel Umfang auf Marathon auf wieder viel Umfang und langsameres Laufen. Und ich meine, das ist schon ein bisschen Kamikaze gewesen, der Plan. Das muss man schon auch sagen. Und das geht nicht gegen dich, sondern es geht gegen mich, weil ich das entschieden hatte ja damals. Ja, ich bin ja mitgegangen. Und ich habe es dir, genau. Ich muss dazu sagen, super. Ich habe es dir wirklich... Gut. Ja, ich muss aber sagen, ich habe es dir wirklich hundertprozentig auch zugetraut, ne, auch im Hinblick darauf, dass du wirklich später auch auf Ultra gehen willst und da so wirklich so deine Hauptwettkämpfe machen willst. Ja, wie gesagt, also ich finde auch, man muss sich erproben, man muss daran, man muss, ne, und wie wir schon mal drüber gesprochen haben, es kann ja nicht nur immer steil bergauf gehen, ne, also es verläuft immer alles wellenförmig, ne, und war es jetzt überhaupt dein erster DNF, wenn ich jetzt nochmal fragen darf, oder? Na, offiziell ist es gar kein DNF, weil ja die Wertung trotzdem gilt. Stimmt, du bist gilt, ja eine Wertung, also noch nicht mal ein DNF, assist. Nicht mal das. Aber für mich ist es schon irgendwie ein DNF. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, weil ich habe halt das Rennen nicht beendet, so wie ich es wollte. Und also insofern, ja, eigentlich ist es ein DNF, halt nicht statistisch. Ich bin in der Ultra, in der Duff-Statistik, tauche ich mit einem Ergebnis auf. Aber klar, gefühlt ist es ein DNF. Dann wäre es auch tatsächlich mein erster, glaube ich, ja, genau. Und ich meine, für mich ist es halt einfach wichtig, jetzt auch in der Nachbetrachtung, eine Woche, fast eine Woche später, es war halt ein super guter Test, um zu sehen, wie komme ich mit sowas klar, auch mit so einer Situation, dass ich mal irgendwie das Ziel nicht erreiche oder eben auch abbrechen muss und so. Und sage ich dann, okay, ich habe keinen Bock auf sowas, ich möchte gerne wieder Marathon laufen, ich möchte meine Marathon-Bestzeit nochmal um 2 Minuten verbessern und konzentriere mich da jetzt die nächsten 2 Jahre drauf oder so. Oder ich will doch eben die Ultraschiene gehen. Und ich glaube, im Moment sieht es eher nach eben letzteren aus. Und das war für mich ein ganz wichtiger Prüfstein dann letztendlich auch, um da auch nochmal eine Orientierung zu bekommen und auch noch eine Gewissheit nochmal zu bekommen, ob das eben was für mich auch in dieser Extremen ist. Ich meine, weil 100 Kilometer ist schon auch viel, aber es ist halt, ja, sagen wir mal, ein kleinerer Ultra, wenn man jetzt andere Leistungen sich mal anschaut, ne? Also deswegen war das jetzt schon nochmal eine extremere Situation. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie länger als 8 Stunden 14 gelaufen. Jetzt bin ich 14 Stunden gelaufen, also innerhalb eines Jahres als Steigerung, als Wettbewerb ist es schon was, was man erstmal verarbeiten muss. Und deswegen muss ich sagen, bin ich insgesamt schon auch jetzt wieder mehr zufrieden, als das letztes Wochenende der Fall war. Ja, wie wir drüber gesprochen haben, ne? Also man darf ja auch enttäuscht sein, ne? Man darf sich ein bisschen ärgern, so ein paar Stündchen, aber irgendwann muss man, ne, mit dem Ganzen auch, wie du das auch gut gemacht hast, ne, da sich ein paar Gedanken drüber machen und das auch so für sich abschließen, ne? Und was ich gerne dazu sagen würde, weil ich habe mir auch so ein paar Gedanken drüber gemacht und eigentlich, ich bin ja halt ein großer Verfechter und ich denke, du auch, des Prinzips Prozess over Outcome. Ne, und ich meine, ich habe es ja auch zu dir gesagt, also du hast ja so viel geleistet dieses Jahr, lass es mal sacken, ne? lass mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was du dieses Jahr so alles wirklich geleistet hast, ne? Und das das alles steht wirklich über den 24 Stunden, ne? Also die 24, also der Wettkampf, diese 105 Kilometer, die du gelaufen bist, die ich meine, das ist ja auch schon eine Wucht, gar kein Thema, ne? Es ist nicht das, was du wolltest. Aber im Endeffekt sehe ich das, also Sahnestückchen obendrauf. Ne? Im Endeffekt geht es wirklich um diesen ganzen Prozess, der dich dahin geführt hat. Ne? Um das Training an sich. Ne? Und da hast du auch wirklich sehr, sehr viel geleistet und auch so ein bisschen ein paar neue Barrieren durchbrochen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dieses Jahr war für mich ein sehr, sehr wertvolles Jahr. Auch wenn es, da brauche ich, glaube ich, das erzähle ich jetzt niemandem was Neues, dass es ein total verrücktes Jahr für alle von uns ist, immer noch ist. Aber es war für mich ein super wertvolles Jahr und ich glaube, dass wir echt das Beste draus gemacht haben. Also nicht runterziehen lassen von irgendwelchen Wettbewerben, die nicht stattfinden, nicht runterziehen lassen von irgendwelchen Dingen, die kurzfristig abgesagt werden. Ich meine, ich erinnere mich ja an die 100 Kilometer deutsche Meisterschaften, da war das Training beendet. Wir haben das Tapering angefangen und dann kam die Absage. Das sind schon Dinge, die man auch erstmal mental verarbeiten muss, ja. Natürlich. Aber wir haben wirklich das Beste draus gemacht. Wir haben diese ewigen Wochen gemacht. Ich bin super glücklich darüber, dass ich die so gut auch verkraftet habe. Es sind ganz tolle Erfahrungen für mich gewesen. Das Training hat riesig Spaß gemacht. Und dann war das halt jetzt so dieser 24-Stunden-Lauf, war sozusagen so ein bisschen die Bilanz dessen, was wir da gemacht haben. Nochmal so ein kleiner Meilenstein einfach auch in der persönlichen Laufhistorie. So ein Debüt, das muss man eben auch erstmal angehen. Da ist einfach jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen. Und wie gesagt, auch wenn die Entscheidung sehr, sehr kurzfristig, wahrscheinlich auch zu kurzfristig war, glaube ich, würde ich sie immer noch wieder so machen, weil das halt einfach das Beste war, was jetzt noch möglich war in diesem Jahr. Und wir haben die Chance genutzt, das einfach auszuprobieren. Es tut jetzt keinem mehr weh. Und es eignet sich perfekt das Jahr für solche Spirenzchen, ja, und für solche Dinge, die man ausprobiert. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe auch im Training sehr viel gelernt. Ich glaube, wir wissen jetzt auch beide, was wir noch ein bisschen anders machen müssen im Training. Ich muss vielleicht auch sagen, das glaube ich, muss ich auch ein bisschen selbstkritisch anbringen, dass ich vielleicht auch in der einen oder anderen Trainingseinheit über die Stränge geschlagen habe. Vielleicht hätte der ein oder andere Marathon nicht unbedingt sein müssen. Ich würde aber auch wahrscheinlich das wieder so machen, weil da hat sich einfach alles so gut angefühlt und du bist ja da Gott sei Dank auch immer mitgegangen. Ich glaube, einmal hast du so ein bisschen mahnende Worte gesprochen, aber die waren auch verträglich. Und das ist natürlich vielleicht schon was, wo man nochmal ein bisschen kritisch hinterfragen muss, ob das immer so gut war, was ich da gemacht habe. Aber sei es drum. Also, ne, dann macht das Training halt auch mal mehr Spaß, als es vielleicht sollte. Und das ist ja auch wertvoll. Man darf ja Fehler machen. Hauptsache, man lernt daraus. Das ist das Wichtigste. Und ja, ich finde, das sind super Schlusswort jetzt von dir gewesen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass ich jetzt auch in diesem Jahr, gerade was unsere Zusammenarbeit, auch sehr viel gelernt habe, weil, wie gesagt, du hast wirklich Barrieren überschritten, da habe ich auch große Augen gemacht. Ne? Also 200 Kilometer Wochen, das ist ja wirklich ein Läufer-Profi-Pensum, mehr oder weniger. Das ist schon richtig krass. Ne? Und wie du das alles verkraftet hast, das war richtig, richtig gut. Und ja, auch wie gesagt, auch der 24-Stunden-Lauf, das war, finde ich, für uns beide auch sehr lehrreich, ne? Und sollte da irgendwann ein nächster kommen, dann sind wir da auf jeden Fall besser gewappnet und werden das noch besser angehen, das Ganze. Also ich bin mir sicher, dass irgendwann ein nächster kommt, aber wahrscheinlich ist das nicht der nächste Wettbewerb. Ich glaube, es wäre jetzt sinnvoll, einfach die nächsten Stufen zu gehen. Und also wir wollen jetzt noch nichts verraten, aber wir werden jetzt das Ganze ein bisschen strategischer, glaube ich, angehen und einen Schritt nach dem anderen machen, auch in Richtung Distanzen. Und ja, da kann sich ja jetzt jeder ausrechnen, was dann vielleicht als nächstes ansteht. Aber jetzt müssen wir erstmal eine andere Krise nochmal überwältigen und bewältigen, nämlich, dass es überhaupt wieder richtige Wettbewerbe gibt nächstes Jahr. Genau. So sieht's nämlich aus. Gut, Ludwig, also wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, ich bedanke mich für das Gespräch, für die super Einblicke in das nicht Alltägliche, ne? Das macht man ja nicht so oft, so ein 24-Stunden-Rennen. Und ich würde sagen, gehen wir zurück ins Studio sozusagen. Zurück ins Studio, so ist es. Ja. Bis dann. Ciao. Und bevor wir jetzt endgültig zurückgeben ins Studio, noch ein kleiner Nachtrag von mir. Ich spreche in dem Gespräch mit Adrian immer von 105 Kilometern. Es waren aber 115, also doch ein bisschen mehr. Aber offensichtlich hat er mein Gedächtnis nicht mehr ganz so mitgespielt bei der Erinnerung, oder vielleicht habe ich es auch schon zu sehr verdrängt. Naja, so ist das manchmal bei Ultras. Jetzt aber endgültig zurück ins Studio. So, sehr, sehr cool. Das war mal wieder ein schönes Projekt. Hatten wir dieses Jahr leider ein bisschen zu wenig davon gehabt. Aber hin und wieder hatten wir ein paar Projekte, muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz ein sehr cooles Event. Und Ludwig, du wirst bestimmt zuhören. Sehr cool, wir gratulieren dir. Und komm du uns nochmal hierher. So, eure Gedanken noch dazu? Ja, also ich meine, wie wir schon vor dem Einspieler, ne, gesagt haben, oder wie ich gesagt habe, so, ich ziehe meinen Hut, ne, vor der Geschichte. Und also probieren geht über studieren, ne, da kann ich mich jetzt nur wiederholen. Also der Ludwig, der peilt das auch an, in der Zukunft auf Ultradistanz zu gehen, und das war auf jeden Fall, das hat ihm auf jeden Fall einen Schritt weitergebracht, definitiv. Ja, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, die Episode ist ja jetzt schon für einen langen Lauf ausgelegt. Deswegen würde ich jetzt mal hier sagen, wenn von euch aus nichts mehr ansteht. Wir können auch auf Ultralauf gehen und noch ein bisschen quatschen. Ja, da müssen wir aber noch ein bisschen quatschen. Aber nichtsdestotrotz bleibt mir hier nochmal zu der Hinweis, dass wir auf Patreon sind. www.patreon.com/wechselzone4.com Patreon.com, Wechselzone 4. Da könnt ihr gerne mal ein oder zwei Euro dalassen und auch mal eine Episode genießen. Ich hoffe, in der Zukunft kommen noch ein paar mehr dazu. Und was kommt aktuell noch dazu? Ja, Adrian? Adrian? Ja, ein Trainingsplan, also beziehungsweise der erste Block. Wir haben uns mit der Tabea gedacht, wir gestalten mal so eine Saison. Und gehen das mal so blockweise durch. Haben wir jetzt den ersten Block zusammengestellt und das kommt jetzt die Tage irgendwann auf Patreon. Genau, der erste Block ist der Wiedereinstieg nach der besprochenen Regenerationsphase. Das haben wir auch als Podcast-Design quasi hochgeladen. Wie regenerieren wir eigentlich ordentlich? Und daraufhin bauen wir jetzt auf mit einem Wiedereinstiegsplan von 4 Wochen und ich muss sagen, er ist uns echt gut gelungen, weil er ist vor allem eins, einfach zu verstehen. Also der ist so simpel und Ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das einfach auch so schön mit, also wir haben, es ist wirklich, der Plan, der ist farbig, der ist erklärt, da kann jeder, kann gucken für sich individuell. Da kann nichts schief gehen. Ja, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ja, also es ist ganz, ganz toll und es ist den Euro im Monat wert, ich sag's euch. Nur mal am Rande. Haben wir uns echt was Gutes ausgedacht. Das gibt's jetzt bei Patreon. Ja, genau. Er hat auch eine Legende. Genau, das auch. Gut, dann kommen wir von Patreon mal zu der Podcast. Wie heißt es? Apple Podcast. Genau, da könnt ihr uns gerne mal ein Feedback geben. Das wird uns freuen. Ihr könnt über wechselzone@gmail.com so uns gerne auch mit uns in Kontakt treten. Macht ihr auch sehr fleißig. Das freut uns. Und, habe ich was vergessen? Wir haben YouTube, genau. Wir haben auch ein neues Video. Ja, sehr cool. Und den ersten Kommentar drunter. Ja. Warum wir jetzt lachen, dafür müsst ihr das Video gucken. Da müsst ihr draufklicken. Beziehungsweise, nee, sorry, ich hab's gelöscht. Och, Adria. Oh. Nee, das musste weg. Also, das war jetzt wirklich sehr unseriös, was da jetzt kam. Und von daher musste das weg. Das war einfach nur ein Bot, mein Gott. Ja, dann, wenn es jetzt gelöscht ist, können wir es ja lüften. Da der Adrian und der Ludwig auf dem, wie heißt das, Thumbnail drauf sind, hat sich wohl ein Bot oder irgendjemand, der vielleicht auch ein bisschen von unserer super Reichweite profitieren wollte, da einen Kommentar drunter geschrieben, dass jemand da, I need a boyfriend. Genau. Genau. Sehr cool, da danken wir der Person auch, dass sie sich da beteiligt hat. Ihr könnt natürlich auch kommentieren, falls ihr noch... Bitte etwas seriöser. Genau, falls ihr noch irgendwas dazu schreiben wollt oder auch Verbesserungen oder was ihr euch so ein bisschen wünscht von uns, wäre auch cool. Ja, und jetzt mal viel zu lang darum geredet, deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss und die anderen beiden können auch sich verabschieden. Tschüss! Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.